Ja, Mai, Karfreitag, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir melden uns heute aus dem Münchner Studio. Und ja, Karfreitag ist. Und deswegen haben wir hier die Liste mit den Filmen, die wir euch heute Abend nicht zeigen dürfen. Genau. Ja. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es ja so einige Regelungen für diesen heutigen stillen Feiertag. Unter anderem gibt es halt eben hier so eine Liste von der freiwilligen Selbstkontrolle, die halt Filme auflistet, die nicht feiertagsfrei sind, wie man an diesem Kürzel NF hier in der eingeblendeten Liste jetzt sieht. Und das sind also die Filme, die in Deutschland am Karfreitag nicht aufgeführt werden dürfen und auch nicht im Fernsehen irgendwo laufen dürfen. Eigentlich wollten wir mit euch heute Harald Junke Schrecken der Kompanie gucken. Aber ja, dürfen wir nicht. Aber die Liste kommt mir so unglaublich willkürlich vor. Also ja. Ich meine, das sind ja viele sind Komödien, aber dann steht da sowas wie Mad Max dazwischen. Und offensichtlich mögen sie auch Bud Spencer nicht besonders. Da sehe ich ja schon auf der ersten. Ah, hier sind noch Horrorfilme. Louis de Funès, Tanz der Vampire. Ach du meine Güte, Leute, ey. Das Ganze fängt auf jeden Fall an mit einem kleinen Disclaimer. Den habe ich jetzt schon mal überscrollt, wo halt steht, dass diese Sachen auch permanent quasi wieder in Frage gestellt werden und sich da auch so einiges dran ändert. Also da steht quasi drin, wenn Sie es genau wissen wollen, fragen Sie bitte bei der freiwilligen Selbstkontrolle. Also Horror, Sex im Nachtexpress. Das war meine zweite Wahl für heute Abend. Geht aber auch nicht. Diese so Liste hier ist quasi vom Stand 2015. Und das ist hier sortiert nach dem Jahr, in dem das eingeschätzt wurde. Teilweise stehen die Sachen auch doppelt und dreifach hier drauf, weil die dann halt eben unterschiedlich eingeschätzt wurden, beziehungsweise in unterschiedlichen Fassungen freigegeben wurden. Ja, also, der zum Beispiel hier Nicht alle Engel essen Bohnen war schon zweimal. Ah, hier, guck mal. Da ist der berühmteste Fall, der den Piraten irgendwie die Strafe eingebracht hat. Welcher? Ah, das Leben des Brian. Ach so. Das war den Piraten? Rocky, oh. Nee, ich glaube, das war diese Initiative Religionsfrei im Revier, die da verklagt wurde. Ach so, ich dachte, es wären die Piraten gewesen. Siehst du mal. Aber dieses Jahr hat er das wohl mit Genehmigung gemacht, der Rentner, der das da immer angezogen hat. Das war ja irgendwie, ne, dass sie eine Ausnahmegenehmigung brauchen. Und dann geht das ja doch. Also das ist auch total sinnlos eigentlich. Und ich glaube auch, dass sie ihm das jetzt gegeben haben, so nach dem Motto, siehst du, hättest du ja schon die ganze Zeit haben können. Weil ich habe nämlich heute eine Nachricht, also auf der Facebook-Seite vom RBB war heute zu lesen, dass die auch so einen Film senden wollten, der hier auf der Liste steht. Und die haben das nicht gestattet gekriegt. Ja, vielleicht wegen der Reichweite, ne? Dass sie dann sagen, wenn man das irgendwie in irgendeinem kleinen Kino zeigt, geht das, aber halt im Fernsehen. Frühling für Hitler, verdammt nochmal. Also ehrlich. Den Louis de Funès mögen sie auch nicht gerne. Kann ich gar nicht verstehen, ich liebe den Mann. Taxi zum Klo. Zwei vom Affengewissen. Ich kenne zwar den Film nicht, aber... Das war wieder Bud Spencer und Terence Hill. Okay. Vier Fäuste für ein Halleluja. Bud Spencer und Terence Hill. Den mögen sie wirklich nicht. Didi Hallerford, alles im Eimer. Karthago in Flammen. Jagdrevier der scharfen Gemsen. Ja. Ist ja alles. Alien, die Saat des Grauens kehrt zurück. Hä? Ich glaube, das ist ein anderer Alien-Film. Ja, ich glaube auch, das ist so ein Wir reiten auf der Welle-Film. Das gab's da. Piratensender Powerplay mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Also, dass ich den heute nicht sehen darf. Also, ich glaube, das war sogar den der RBB zeigen wollte. Echt? Das ist aber auch ein echter Kackfilm. Okay. Heavy Metal. Ei. Verrückte Geschichte der Welt. Schon wieder Mel Brooks-Film. Also ich würde sagen, das ist ganz klar antisemitisch von unserer Ich denke auch, FSK und hier. anti-italienisch, weil hier unten ist auch schon wieder Bud Spencer und Terence Hill. American Werewolf, als die Frauen noch Schwänze hatten. Cool. Mad Max 2 auch nicht. Conan der Barbar nicht. Ach du meine Als Güte. die Frauen noch Schwänze hätten, denen wollen sie nicht sagen, das ist transphob. Ja, finde ich auch. Die letzte amerikanische Jungfrau ist auch irgendwie Dings-Shaming hier. Jungfrauen-Shaming. Die Klasse von 1984, okay, das war klar. Die Nonnen von Klischee. Scream, oh. Hä? Das ist aber auch ein anderer Das Scream, weil muss ein den gab anderer es Scream sein, ja. 1982 auch noch nicht. Ja, da hatte mich Jack bei. Nicholson, der obszöne Vogel der Lust. Da hatte mich bei Twitter auch schon jemand drauf angesprochen, dass das ja wohl nicht stimmen kann mit dem Scream, aber ich bin. Das muss ja dann ein anderer sein, der auch und so heißt, weil das andere Scream, das kommt nämlich auch noch auf der Liste. Durchs wilde Kurdistan, bitte, das ist ein völlig lächerlich normaler Karl-May-Film. Also irgendwo. Rudi, benimm dich, hieß das was mit Rudi Carell oder was? Ja. McQuaid der Wolf. Chuck Norris. Nicht mal Chuck Norris kommt gegen das. Jetzt haben wir was gefunden, was stärker ist als Chuck Norris. Das Tanzverbot, das Freudeverbot, ja. Karfreitags-Dingsbums-Verbot. Dirndl jagt dann Kilimandscharo. Als wenn wir daheim nicht genug Berge hätten. Quacks, der Bruchpilot, war das nicht irgendwie Rühmann und Ufa 40er Jahre oder so? Doch, der Freddy darf auch niemanden. Didi, der Doppelgänger. Also es ist auf jeden Fall irgendwie, die wollen nicht, dass wir über schlechte Komiker lachen. Das ist auf der einen Seite ja nett, dass sie uns vor schlechten Filmen bewahren wollen. Auf der anderen Seite gibt es kaum was harmloseres als Didi Hallervorden-Filme. Ja gut, es geht ja auch nicht darum, hier jetzt Jugendschutz zu betreiben oder so, sondern es geht ja darum, dass das ein stiller Feiertag ist, wo sich die Leute gefälligst nicht zu freuen haben. Aber ich meine, überleg mal, wie viel Arbeit dann auch da reinfließen muss, ne? Wie lange Leute insgesamt irgendwo an Schreibtischen gesessen haben. Krieg der Eispiraten, ach du meine Güte. Wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte, sondern der Einfach der Feuerteufel von 13., das Stephen letzte Kapitel aus den 80er Jahren. Ich glaube, da gab es noch ein paar. Ja, das waren dann die hinten so angefügt. Addendum. Didi und die Rache der Enterbten. Naja, den haben sie echt gehasst, den Mann. Ghostbusters. Ach du Kacke, ey. Der Mann mit den zwei Gehirnen. Was ist denn der vierte Mann? Ist das ein Sequel zum dritten Mann oder wie? Ich habe keine Ahnung. Müsste ich auch erstmal nachschauen. Aber er Okay, ist ab sie haben. 18, also der dritte Mann ist eher so, würde ich sagen, ab 12. Ja, würde ich auch sagen. Und er hat einen coolen Auftritt von Orson Welles. Also ich mag den Film sehr gerne. Der dritte Mann ist ein super Ja, ich Film. mag den auch. Ja, hier Brasil ist auch drauf, der Liste. Oh. Ja, du sollst am Karfreitag nicht über Dystopien nachdenken und über totalitäre Systeme. Es ist nicht Max und Moritz. Ah, ja. Ups. Ah, der Preis ist da. Guten Abend. Guten Hallo, Abend. Bryce. Wir haben mal so ein bisschen Vorprogramm gemacht, um die Zeit bis zu deiner Ankunft zu überbrücken. Wir schauen uns gerade die Liste der heute nicht aufzuführenden Filme an. Ja, das finde ich sehr interessant. Also, ich habe schon ein bisschen was gehört. Viele Comedians sind gesperrt gewesen. Meinst du, es hängt wirklich damit zusammen wegen der Freude oder machen die vielleicht irgendwelche Witze über die Kirche? Vielleicht hängt das Nee, damit nee, zusammen. nee, Nee, nee, nee. Das Freudeverbot. hängt eindeutig damit zusammen, dass man sich heute nicht freuen soll, weil es ist ja der Kummertag, der Karfreitag. Warum dann American Fighter draufsteht, weiß keiner, aber. Vielleicht freut sich da ja drüber. Es gibt da wahrscheinlich so ein bisschen Adrenalin und. Okay. Heilt Hitler. Okay. Der Werwolf von Tucker Mills, einer der schlechtesten King-Verfilmungen überhaupt. Dürfen wir heute auch nicht gucken. Leider, leider, leider. Rhea M. Es begann ohne Warnung. Eine der lustigsten King-Verfilmungen. Dürfen wir auch nicht gucken. Aber jetzt Verdammt ist hier nochmal. tatsächlich Aliens die Rückkehr. Das ist aber der richtige Aliens-Film. Das ist jetzt der richtige. 86 passt. Ja. Die Fliege darf auch nicht. Oh, Riffifi am Karfreitag. Auch ein super Film mit Bob Hoskins. Völlig unterschätzt. Angela Körper in Ekstase. Ja, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich den nicht sehen muss. Der kleine Horrorladen. Ach du meine Scheiße, echt, ey. Und dann Heartbreak Ridge dazwischen. So. Was bitte fällt euch ein? Also es geht irgendwie, es darf nichts mit Gewalt, darf nichts mit Horror zu tun haben und es darf nichts zu lachen sein. Masters of the Universe. Da haben wir gleich alles drei. Horrormäßige Schauspielerleistungen, Lachen über schlechte Kulissen und Gewalt. The Lost Boys, Robocop. Oh, so viele von meinen Lieblingsfilmen, das ist echt böse. Jetzt kommen hier wieder ohne Ende Wiederholungen. Super Vixens, nicht mal Russ Meyer darf. Ach komm. Der Biss der Schlangenfrau. Eieiei. Friedhof der Kuscheltiere. Hier ist was los. Zorro ist auch nicht gut für Christen. Tatis Schützenfest. Echt Klassiker. Unglaublich. Nun, inwieweit hat diese Liste denn Relevanz für irgendwelche Brüder. Online-Plattformen? Darf Netflix und so, dürfen die spielen oder sind die davon auch irgendwie Stimmt, müssen die betroffen? Das heute ist alle Sachen auf der Liste sperren? Die also Brüder das ist ja eigentlich Löwenherz, FSK, also fürs Fernsehen und für den Rundfunk nur, oder? das ist eine gute Hier die. Frage. Also ich habe letztes Jahr schon so Sachen gehört, wie von wegen, ich wollte mir hier Leben des Brian irgendwie bei Amazon angucken oder so, war nicht verfügbar. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur an dem Tag war und denen das nur aufgefallen ist oder ob das generell, also ob es generell da nicht verfügbar ist und die das nur an dem Tag gemerkt haben. Also das hier oben finde ich wirklich frech, die Brüder Löwenherz. Das ist eine Serie nach Astrid Lindgren für Kinder. Also ich verstehe überhaupt nicht, und das ist eine ernsthafte Serie, wo es zum Beispiel um Tod, Verlust und Kummer geht. Also dass das gesperrt wird. Ich meine, das ist ja auch interessant, Habt ihr dass da die auch? Brüder Löwenherz ist eigentlich verschwunden, wird nicht mehr gezeigt. Das Buch wird teilweise in manchen Ländern, in Frankreich zum Beispiel, nicht mehr aufgelegt. Also das hat man so unter den Tisch fallen lassen, weil es da halt auch um Herrschaft und Widerstand geht. Das ist ganz komisch. Das muss ich auf jeden Fall auch noch mal mehr recherchieren, warum dieses Buch verschwunden ist und die Serie. Aber auch Ja, am ich sag Karfreitag. nur mal, wenn man sich mal auf die Altersfreigabe anguckt von diesen Sachen, da ergibt sich halt auch kein Muster so richtig. Das ist ab 6, ab 16, ab 18, ab 12 ist alles dabei. Ne? Also, ja, was noch restriktiver ist als der Jugendschutz, der Christenschutz in Deutschland. Akira, Kinder, was macht ihr denn da? Meet the Feebles. Okay. Last Boy Scout. Schlafwandler. Reservoir Dogs, klar. Zeigt da, verbietet doch einfach mal Meisterwerke zu zeigen. Macht das, macht das. Und True Romance ist gleich dreimal verboten. Das sind drei Fassungen, glaube ich. Ja, aber steht ja bei allen nicht unter 18. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall eine 16er Fassung von True Romance gibt, wo sie das Ende umgeschnitten haben, Ja, stimmt, die habe ich auch mal gesehen. wo halt das so aussieht, dass sie nicht entkommen, so ungefähr, damit sie ihre Strafe kriegen. Mary fucking Poppins. Ich glaube, ihr spinnt, ey. Ich habe sogar mal die amerikanische Fassung von Brazil im Fernsehen gesehen. Also die mit dem Happy End. Die ist irgendwie 12 Minuten kürzer. Ja, gibt es ja viele Sachen. Auch Starship Troopers, das habe ich, glaube ich, bei einem ganz frühen Film erzählt. Das Der Raub Starship der Troopers. Samoaninnen, ein Klassiker. in den Dialogen geändert ist, um diese krassen Analogien zu Nazis rauszunehmen und diese Sache, dass man nur wählen darf in diesem System, wenn man beim Militär war. Das ist in der deutschen Fassung komplett rausgenommen worden. Ja, hier haben wir Scream dann auch. A Hard Day's Night. Sag mal, seid ihr bescheuert? Oh Gott, ey. Jackass the Movie. Der letzte Lude. Was ist mit der ewige Lude? Ja, jetzt werden die Jahreszahlen ja kürzer, die Filme pro Jahreszahlen. Da haben sie sich entweder selbst zensiert oder sie haben alle einen Antrag gestellt, dass sie doch gesendet werden dürfen. Jennifer's Buddy, ach du meine Güte, das ist doch Kinderkram, Leute. Hitman. Ja, das war die Liste. Also bis 2015, wie gesagt, ist der Stand. Neue habe ich nicht gefunden. Ja, also. Ja. Ist eigentlich kaum zu glauben, ne? Hoffentlich kriegen wir das auch bald für andere Religionsgemeinschaften, dass wir da noch mehr Einschränkungen für alles Mögliche haben. Das wäre super. Ja, ich habe heute schon bei Twitter geschrieben, dass es theoretisch nach der gleichen Logik müsste man oder könnte man auf jeden Fall auch den Ramadan schützen. Könnte man auch sagen, so, ja, da müssen dann halt alle hier jetzt mitfasten. Ja, und die Läden macht man dann zu. Also es darf keine Nahrung angeboten werden zu der Zeit und so. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir die lustigen Sachen hinter uns. Jetzt kommen wir zu einem ernsteren Thema. Das ist eigentlich das Hauptthema heute Abend. Nämlich die neuen Polizeigesetze in Bayern und in Nordrhein-Westfalen, gell? Und um da mal einen schnellen Einstieg zu finden, schauen wir uns noch einmal diese wunderbare Präsentation an. Genau. Bei der nächsten Demo willst du Bekanntschaft mit der Polizei schließen. Was bedeutet das neue Polizeiaufgabengesetz? Straftaten verhindern, bevor sie begangen werden. Also Minority Report darf man in Bayern heute gucken, offensichtlich. Ja, haben wir eben auf der Liste nicht gefunden, auf jeden Fall. Und Monty Python und Scream 3 kann man anscheinend bei Amazon zumindest auch gucken, schreibt gerade jemand im Chat. Okay. Naja. Eine konkrete Gefahr muss nicht mehr immer vor einem Richter belegt werden. Das ist wichtig. Oft genügt ein Verdacht. Ja. Du könntest also, wenn ich den Verdacht habe, dass du deinem Mops beibringst, die rechte Pfote zu heben, dann soll die Polizei Wohnungen verwanzen und private Daten abgreifen dürfen. Auf allen technischen Geräten und überall, wo Daten gespeichert sind. Was ich aber hier interessant finde, wie kommen die denn an verschlüsselte Chats dran? Also über die Anbieter, dass die denen dann, und ist das überhaupt technisch möglich, dass die Anbieter das entschlüsseln können in jedem Fall? Ich weiß es nicht. Nee, aber wenn das Ende zu Ende verschlüsselt ist, könntest du ja immer noch einen Staatstrojaner quasi auf dem Computer haben, der das dann mitlesen kann. Stimmt. Das kommt auch noch. Ja, und ich find das auch lustig. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie eine CD oder eine DVD oder eine Blu-ray oder was auch immer irgendwie hat, meines Wissens nach ist das immer noch der aktuelle Stand, dass man das nicht kopieren darf, wenn da ein Kopierschutz drauf ist. Also das Umgehen von dem Kopierschutz ist quasi verboten. Aber auf der anderen Seite, ja, darf der Staat das halt ignorieren, wenn irgendwie man seine Kommunikation verschlüsselt, aus welchen Gründen auch immer. Ja, da ist dann halt auch die Frage, potenzielle Gefährder. Wer definiert sowas? Ne? Wer? Und was für eine Gefahr? Ja, und es geht auch um die Dauer, die wurde erhöht auf 3 Monate. Bis zu 3 Monate dürfen die festgesetzt werden. Und dann, wenn der Richter befindet, dass man weiterhin ein Gefährder ist nach diesem Sinne, dann können die 3 Monate verlängert werden. Und dann geht das immer so weiter. Also wenn die Weltraumaffen mal 3 Monate nicht mehr senden, wisst ihr, wir sind aus Versehen nach Bayern gefahren. Als Gefährder eingeschränkt. Ja, eben, was gefährdet? Also ich meine, wenn man sich so Begründungen durchliest, wie die Sachen, warum hier die Southern und der Zelna und so nicht mehr nach Großbritannien dürfen, da wird auch von Gefahr geredet, halt eben. Also es gibt da schon einige Kriterien für, allerdings sind diese Kriterien auch sehr ausgeweitet worden. Wenn man sich das BKA-Gesetz, sogenannte BKA-Gesetz anschaut, was letztes Jahr durchgegangen ist, da werden ja im Endeffekt auf Bundesebene Datenbanken erstellt, wo es sehr viele Selektoren und Kriterien gibt, und da können halt durch diese Daten Querverbindungen, kann es einfach mal sein, nur weil man mal zu einer gewissen Uhrzeit am falschen Ort war. Und dann an einem anderen Ort zu einer gewissen Uhrzeit mal am falschen Ort war, dass es dann zwei Querverbindungen gibt und man dann in dieser Datenbank landet und dann vielleicht ein potenzieller Gefährder sein könnte. Aber da reden wir jetzt auf Bundesebene, hier geht es ja auf Land um Landesebene. Auf Demonstrationen soll die Polizei filmen dürfen, also die Das ist ja ganz was Demonstration, die Neues. Demonstranten in dem Fall, ne? Aber das ist doch eigentlich Augenwischerei, weil es wird doch sowieso gefilmt, weil die Ja. bei allen Demonstrationen von vornherein Straftaten. Da können sie ja sagen, okay, da laufen 3 Leute in Schwarz. Wir erwarten Straftaten. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, Ja, eben, es also ich geht. meine, ich war jetzt in Ja. meinem Leben noch nicht oft bei Demonstrationen, aber ich war schon bei Demonstrationen, ich bin jedes Mal gefilmt worden, also. Die Daten dürfen danach an sich aber nicht verarbeitet werden, beziehungsweise da gibt es halt Datenschutzauflagen. Es gibt auch eine neue, also verschiedene neue Richtlinien. Neu sind sie nicht, aber es sind EU-Richtlinien, die halt auch in nationales und Landesrecht umgesetzt werden müssen, was halt auch Teil dieses ganzen Gesetzes ist. Ja, und da werden halt auch so Sachen geregelt, wie wenn gefilmt werden darf. Wie darf das weiterverarbeitet werden? Wie lange darf das gespeichert werden? Und hier geht es nur darum, wie hoch ist die Schwelle, dass gefilmt werden darf? Ja, es kann ja im Vorfeld schon festgestellt werden, dass die Demonstration ja, einen hohen Polizeieinsatz rechtfertigt und dass da eine Gefährdung vorherrscht. Und dann kann ja ein Richter beispielsweise schon im Vorfeld der Demonstration gewisse Videosachen zulassen. Also unter gewissen Umständen ist das sicherlich möglich. Und hier geht es ja auch darum, dass es ohne vorherliche richterliche Genehmigung möglich ist. Das ist auch ein wichtiger Punkt nochmal zu erwähnen. Automatische Gesichtserkennung soll auch erlaubt werden. Nur wer die Audioversion hört, hier laufen gerade so Bullet Points in einem Video über, mit einem Zielkreuz. Die Begründung: Nur so lassen sich Terrorismus und Cyberkriminalität bekämpfen. Die Kritik: Der Staat überschreitet seine Grenzen. Die Justiz wird teilweise ausgehebelt. Der Freistaat wird zum Präventivstaat. Hashtag FragBR24. Naja, also das waren so ein paar wichtige Punkte vorgetragen. Und ich denke, man merkt schon, da sind einige Sachen, die schon allein vom ganz normalen Rechtsempfinden schon nicht so gut passen. Aber es kommt dann halt diese Verschärfung dazu, dass man halt ein potenzieller Gefährder sein kann, die Kriterien dafür halt sehr weit ausgelegt werden können. Und dass nicht immer unbedingt ein Richter vorher angehört werden muss, um bestimmte Maßnahmen zu rechtfertigen. Was hier nicht erwähnt wurde explizit, obwohl ich dachte, es kommt noch vor, was der Chris vorhin auch gesagt hat, da geht es darum, dass auf Daten zugegriffen werden kann. Also es darf nicht nur sich die Daten angeguckt werden, sie dürfen auch kopiert werden und sie dürfen auch verändert werden. Was natürlich aus forensischer Sicht dann die Frage aufwirft, ob Beweise überhaupt noch verwertbar sind, die so überhaupt ja gesammelt werden. Weil wenn man datenforensisch halt irgendwelche Spuren oder irgendwelche Beweise sammelt, aber die rein theoretisch verändert werden könnten im Rahmen der Ermittlungen, dann ist halt die Frage, wie gerichtsfest die hinterher sind. Aber das, ja. Ja, eben. Im Zweifelsfall kann das ja dann keiner mehr feststellen, ob das jetzt wirklich so da gewesen ist, die Daten, oder ob die einfach so hinterlegt wurden quasi. Also gefälschtes Beweismaterial, um die Leute irgendwie zu überführen. Und das wundert mich auch eigentlich, dass das jetzt in den Zeiten von der NSA und so nicht schon sämtliche Leute, bei denen irgendwelche Daten irgendwie gefunden werden, sei das jetzt Kinderpornografie oder irgendwelches Propagandamaterial oder so, warum die nicht alle schon sagen, irgendwie, es hat die NSA mehr installiert oder so. Ja, also da die Beweisführungen bei solchen Sachen sind halt auch immer sehr schwierig. Unter anderem aus diesem Grund sind die Daten, wie kann man nachweisen, ob Daten manipuliert sind? Wie es auch so ist, wenn irgendwelche Fernangriffe, irgendwelche Hackangriffe oder wie man sie nennen will, ausgeführt werden, ist ja auch nicht immer leicht herauszufinden, aus welcher Richtung die kamen, weil man da halt auch verschleiern kann. Das ist doch ganz einfach, die kommen aus Russland. Ja, gut, das stimmt natürlich. Schachmatt, du hast mich geschlagen, ich gebe auf. Ja, schauen wir mal, was Monitor dazu zu sagen hat, wa? Moment, ich blende kurz nochmal den Affen von Price ein. So, jetzt. Preisaffe. Mehr Sicherheit. Das fordern viele Wähler von der neuen Bundesregierung, die seit gestern endlich im Amt ist. Und vergessen dabei, dass mehr Sicherheit in der Regel weniger Freiheit bedeutet. Der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer hat jedenfalls sehr präzise Vorstellungen davon, was mehr Sicherheit bedeuten soll. In Bayern hat er es schon mal vorgemacht und am liebsten würde er jetzt überall bayerische Verhältnisse schaffen. Welche Folgen das haben könnte, haben sich Jochen Tassler und Lutz Polanz natürlich in Bayern angeschaut. Horst Seehofer als bayerischer Ministerpräsident. Nach 10 Jahren im Amt ist das nun vorbei. Und er ist zufrieden mit sich und seiner Bilanz, gerade in Sachen Sicherheit. Die Sicherheitslage in Bayern ist die beste in der Bundesrepublik Deutschland. Freiheit braucht Sicherheit. Und ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit. Und ja, das muss man Seehofer lassen. Bei der Sicherheit hat Bayern unter ihm vorgelegt. Gleich mehrere Gesetze wurden verschärft. Die Eingriffsmöglichkeiten der Polizei baut die CSU dabei immer weiter aus. Dabei kann es heute schon ausreichen, auffällig auszusehen, um ins Visier zu geraten, wie Ricarda aus Rosenheim. Was es heißt, grundlos verfolgt zu werden, hat sie am eigenen Leib erfahren. Eigentlich wollte sie nur zu einer Theaterprobe in einem Kulturcafé. Dann wollte ich mein Fahrrad abschließen und dann kam halt gleich ein Polizeibeamter und wollte einen Ausweis sehen. Hattest du irgendeine Ahnung, warum? Nee, gar keine Ahnung. Ich war ja zur Theaterprobe da und ich wusste auch nicht, was hier jetzt los ist. Was sie nicht wusste? Ja, aber dazu muss ich auch fairerweise sagen, als ich damit angefangen habe, mir meine Haare zu rasieren, fing es auch an, dass ich ein paar Mal irgendwie random irgendwo in der Großstadt gebeten wurde, mal meinen Ausweis zu zeigen von irgendwelchen Polizisten. Also ja, das geht aber auch genau andersrum. Ich hatte Ende der 80er relativ lange Haare, so Metal-Matten-mäßig, und ich bin auch regelmäßig, wenn ich nachts irgendwie vom Club oder Kneipe nach Hause bin, regelmäßig, da merkst du schon, oh, das Auto, das hinter mir kommt, das wird langsamer, gleich mal kann ich schon mal wieder einen Ausweis rausholen. Also das ist ja nun wirklich nichts Neues. Ja, eben. Ich wollte das jetzt auch nicht nur darauf beschränken. Ich meine ja nur, es gibt halt eben so gewisse Marker, die dafür sorgen können, dass man da irgendwie einen Fokus kriegt. Und ich finde jetzt auch, dass halt, bitte zeigen Sie mal Ihren Ausweis, ist jetzt kein schwerer Eingriff, der mich total in meinem Leben einschränkt. Ja. Also das Beispiel hier von der Dame, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick ein bisschen arbiträr erscheint, wird später, denke ich mal, schon noch klar, warum die hier von der Polizei angesprochen wurde. Und so wie die Situation hier war, kann ich der Polizei auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Das lag nicht nur am Aussehen, es lag einfach auch daran, dass sie da zu diesem Ort, zu diesem Veranstaltungsort da gegangen ist. wo halt verschiedene Veranstaltungen stattgefunden haben, nicht nur ihre Theatervorführung, was auch immer das war. Also ja, natürlich, wie es halt ist, das Aussehen spielt schon eine Rolle. Allerdings, wenn jetzt hier die weiteren Fakten, also das Beispiel, was hier gewählt wurde, ist vielleicht nicht das Beste, um das Prinzip zu verdeutlichen. Es sollte parallel allein vom Aussehen... Parallel zum Treffen ihrer Theatergruppe trafen sich auf dem Gelände auch ein paar Linksaktivisten aus der Stadt. Die Polizei fuhr richtig auf. 55 Beamte, ein Polizeihubschrauber filmte, weil man hier Gewalttäter am Werk sah. Alles Unsinn, wie ein Gericht später feststellte. Die Aktivisten spielten einen Polizeieinsatz mit Knüppeln aus Zeitungspapier. Ricarda also vor dieser hatte mit all dem überhaupt vielleicht mal kurz gesagt, auch wenn das jetzt so eine gespielte Szene war oder was auch immer da war, da waren 55 Polizisten vor Ort und ein Polizeihubschrauber und die kommt da angefahren, dass sie dann nach dem Ausweis gefragt wird, ist vielleicht verständlich in der Situation. Nur mal angemerkt. Aber vom Prinzip her sollte es natürlich nicht so sein. Was mir da halt wieder so auffällt, ist dieses Ding von wegen, ja, das sind halt Aktivisten und die spielen halt Polizeieinsatz. Wie gesagt, nicht das beste Beispiel, um das Prinzip zu verdeutlichen, weil ja kann man, ich meine, man hat die Bilder ja vorhin auch gesehen von der Polizeikamera, da sieht man halt verschiedene Leute, die mit Gegenständen auf sich einschlagen und aus der Ferne, woher soll man wissen, was da ist? Ja, aber ich meine, dass das so neutral irgendwie wiedergegeben wird, finde ich halt auch irgendwie lustig. So. Ja, aber wenn trotzdem ich mit das einer Spielzeugpistole irgendwie von einer Moschee rumstehe oder so, werde ich wahrscheinlich auch früher oder später kontrolliert, oder? Ja, ich meine, ja man stelle sich irgendwie vor, irgendwelche IB-Leute oder so würden sowas machen. Ja, da waren halt so ein paar rechte Aktivisten. Ich hätte hier ein bestes Beispiel wirklich wählen können, aber sie ist natürlich, weil sie gerade diese krasse Frisur hat, drückt sie natürlich gewisse visuelle Knöpfe auch. Überhaupt nichts zu tun. Sie dachte, mit der Überprüfung ihrer Personalien wäre die Sache erledigt. Von wegen. Für die Polizei galt sie nun offenbar als eine Gefahr für die Sicherheit. Über Monate wurde sie verfolgt. Sie bekam Meldeauflagen. Es wurde sogar gegen sie ermittelt. Wegen angeblicher Bildung bewaffneter Gruppen. Beides erwies sich als haltlos. Trotzdem leiteten die Behörden ihre Daten an den Verfassungsschutz weiter. Ja, und das ist halt jetzt hier der Punkt, wo es halt ernst wird. Ich habe Lehramt studiert zu der Zeit. Ne, man weiß ja nie, inwieweit die an irgendwelchen Aktionen beteiligt war und ob die halt noch andere Sachen gemacht hat, die dazu geführt haben. Das wird hier leider auch nicht erwähnt. Und weil es ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, es wird hier als sehr neutral dargestellt. Und deswegen könnte man da fragen, gab es da auch noch andere Sachen? Aber wenn es wirklich nur deswegen so war, weil sie da einmal an dem Ort war, wo halt auch sowas war und sie sonst auch nicht aufgefallen ist, ist es halt so, wie ich vorhin gesagt habe, mit den Querverbindungen. Man kommt in eine Datenbank und dann hat man den Marker, war an dem Tag an dem Ort. Und wenn 5 andere Gefährder den gleichen Marker haben, hat man ein Häkchen. Und wenn das oft genug passiert, ist man halt irgendwann im administrativen Vorgang drin. Also wie gesagt, wenn das wirklich nur so ist, wegen dieser einen Sache, dann wird das Problem ab jetzt gut dargestellt. Ja. Und als ich dann gehört habe, dass meine Daten jetzt beim Verfassungsschutz sind, war das natürlich für mich ein fataler Gedanke, weil wenn man einen Akteneintrag als Gefährder hat, dann kann man natürlich nicht mehr Lehramt studieren. Also man kann es studieren, aber halt nicht als Beruf später ausüben. Das ist naja, halt schon so, dass man sich dann da... stimmt aber auch wieder nicht, da verkürzt sie das auch ein bisschen. Es gibt durchaus Leute, die sind Lehrer, obwohl sie Gefährdereinträge hatten in ihrer Vergangenheit, die sind halt dann nicht verbeamtet worden. Der Dame geht es hier darum, dass sie halt dann nicht an die fetten Tröge kommt. Und ich gehe mal auch davon aus, dass es da auch rechtliche Mittel und Wege gibt, wenn man diesen offiziellen Status hat, da wieder rauszukommen. Ob man in irgendwelchen Datenbanken im Hintergrund, die abgeglichen werden, nicht immer noch hinter drin steht, ist es was anderes. Ja, und aber ja, wenn du sagst... Das ist teilweise, ist es halt auch Müll. Also dazu kann ich mal eine anekdotische Evidenz aus meiner Schulzeit erzählen. Irgendwie so mein Lieblingslehrer, den ich damals hatte, der war auch nicht verbeamtet als einziger in der ganzen Schule. Und das lag bei dem einfach nur daran, dass er aus der DDR geflüchtet ist. Und das hat dann schon gereicht, dass die Leute quasi ihm nicht ausreichend vertraut haben, dass er nicht verbeamtet wurde in Deutschland, dann in Westdeutschland. Also bei mir gab es auch an der Schule jemanden, der war während der 68er-Zeit in so sozialistischen Studentenbünden und so unterwegs. Der hat bis zum Ende seiner Karriere prozessiert. Okay. Um den Beamtenstatus. Also. Ja, also ich will damit nur sagen, teilweise wird er auch übertrieben. Also es ist nicht so, dass das immer gerechtfertigt wäre. Genau, und ich meine, da muss er natürlich eine gewisse Auswahl verfolgen, aber wenn halt gerade man aus sehr, sehr arbiträren Gründen halt in so eine Datenbank dann reinkommt und das solche Konsequenzen hat, das ist halt der Knackpunkt an der Sache. Ja, ich meine, ob die Dame jetzt, es wird leider auch offen gelassen, ob sie das zu Ende studiert hat und ob sie jetzt Lehrerin ist oder nicht. Naja, das kann sie. Ja, sie hat doch gesagt, sie studiert auf Lehramt. Also das Ding ist aus 2018. Also die wird jetzt wahrscheinlich noch nicht fertig studiert haben. Sie hatte gesagt, sie studierte auf Lehramt. Aber ich, wie gesagt. Also sie hat gerade gesagt, ich studiere auf Lehramt. Vielleicht hatte ich mich auch nur verhört beim vorigen Mal. Aber. Und da große Sorgen macht. Geht es nach Seehofers CSU, dürfte die Zahl solcher Fälle künftig deutlich steigen. In mehreren Schritten reformiert sie gerade das Polizeiaufgabengesetz, weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit, und gibt der bayerischen Polizei damit nie dagewesene Befugnisse. Um gegen Bürger vorgehen zu dürfen, musste die Polizei bislang eine konkrete Gefahr nachweisen. Das gilt nicht mehr. Jetzt reicht eine drohende Gefahr aus. Ein vermeintlich kleiner, tatsächlich aber gewaltiger Unterschied. Es bedeutet, die Polizei kann quasi gegen jeden ermitteln. Und die Zahl der überwachten Menschen, die sich nie etwas haben zu Schulden kommen lassen, dürfte steigen. Wenn ich mich rechtskonform verhalte, möchte ich eigentlich in einer offenen Gesellschaft davon ausgehen können, dass ich nicht beobachtet werde, dass ich nicht erfasst werde, dass ich nicht gerastert werde. Und das wird in der Tendenz zumindest zunehmend durchlöchert. Nach dem Gesetzentwurf der CSU ist eine ganze Palette polizeilicher Maßnahmen schon bei drohender Gefahr möglich. Maßnahmen von immenser Tragweite. Die Überwachung von Telekommunikation etwa oder Kontopfändungen, elektronische Fußfessel, die Durchsuchung von Daten online. Alles ohne konkrete Hinweise auf eine Straftat. Man muss sich klar sein darüber, dass damit die größte und umfassendste Kontrollkompetenz geschaffen worden ist für eine Polizei in Deutschland seit 1945. So weit in das Privatleben von Bürgern hat die Polizei noch niemals eindringen dürfen. Wie weit diese Eingriffe gehen können, zeigt das Beispiel der Online-Überwachung. Sieht die Polizei eine drohende Gefahr, darf sie auf intimste Daten zugreifen, auch wenn sie in einer Cloud gespeichert sind. Sie dürfte die Daten durchsuchen, speichern, löschen und sogar verändern, auch die Kommunikation. Das Recht, einzudringen in den Computer und die Nachrichten, die dort geschickt werden, zu verändern, ist meiner Ansicht nach eine neue Qualität. Nicht? Da geht eine E-Mail von A nach B und die Polizei schreibt ihm was rein, was er gar nicht geschrieben hat. Das ist Daten verändern. Und da sträuben sich doch die Haare, wenn man das hört. Ja, also prinzipiell gibt es da ja auch technische Möglichkeiten, um dem Ganzen vorzubeugen. Also dieses gleiche Verfahren, was man auch verwendet, um eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von E-Mails zu machen. Also das verbreitetste ist ja mit PGP, Pretty Good Privacy. Und damit kann man auch Dateien und E-Mails und so auch digital signieren. Also wo diese Schlüssel dann dazu verwendet werden, um halt eben den Inhalt der E-Mail nochmal in speziell verschlüsselter Form da zu behalten, damit man das dann damit vergleichen kann und dann halt so feststellen kann, ob da irgendwie auf dem Informationsweg irgendwas dazu gedichtet worden ist. Ich verstehe auch nicht ganz, warum die Polizei, also ich versuche gerade irgendwie in meinem Kopf einen Fall zu konstruieren, in dem es Sinn machen würde, ermittlungstechnisch Sachen zu verändern. Ich meine, die könnten dann natürlich sagen, wenn der eine dem anderen schreibt, wir treffen uns am Dingsbumsplatz um die und die Zeit, um das zu machen, können sie das verändern und dann kommt er zum falschen Zeitpunkt dahin oder irgendwas. Sie können ihn einsacken oder irgendwie sowas, aber es ist ja alles sehr hypothetischer Kram. Nun ja, also es gibt halt juristische Begründungen für. Was halt eine Veränderung eines Datensatzes ist der Zugriff auf einen Datensatz vielleicht nicht schon eine Veränderung? Also ist es wohl nicht, aber es gibt da sehr hanebüchene Erklärungsversuche, teilweise juristisch. Der Staatstrojaner ist ja immer ein Thema und der wird ja immer auch wieder als rechtlich sehr, sehr, sehr problematisch eingestuft. Allerdings geht die Entwicklung halt geht immer weiter voran. Und was der Herr hier sagt mit der neuen Qualität, dass es jetzt neu ist, Daten zu verändern, ja, das ist dann halt auch die Frage. Ist ein Trojaner auf einen Computer aufzuspielen, ist das schon eine Veränderung von Daten? Könnte man sagen, dass es schon eine Veränderung von Daten ist. Ja, aber es ist halt keine Veränderung der Daten, die vorher auf dem Computer waren. Und da sind halt sehr viele begriffliche Schwierigkeiten. Und, okay, du meinst also, dieser Begriff der Veränderung, der wird quasi von diesen Leuten jetzt hier fehlinterpretiert und von uns jetzt quasi auch insofern. Ja, das, genau. Generell ist das Thema toxisch zu besprechen, leider, weil einfach da so viele Sachen zusammenprallen. Halt juristische Spitzfindigkeiten, technische Spitzfindigkeiten und vieles Unwissen auch in der Argumentation, wie solche Sachen politisch argumentiert werden, wird ja auch immer mit der Technikgläubigkeit auf der einen Seite und der Technikunwissenheit auf der anderen Seite sehr argumentativ auf sehr dünnem Eis argumentiert. Ja, und das funktioniert ja, weil die Leute es ja nicht besser wissen. Ja, und viele Leute sagen ja auch, ja, warum soll die Polizei nicht drauf zugreifen? Die einen sagen, ja, die Polizei, die wird schon nichts Schlimmes machen. Warum sollte die Polizei jeweils was Schlimmes machen? Die anderen sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm. Was kann da schon großartig passieren? Aber wenn man halt wirklich sich das vor Augen führt, dass es Konstellationen geben könnte, wo jemanden halt Kompromat untergeschoben wird und er deswegen dann vor Gericht gestellt werden kann, das ist halt wirklich ein sehr schlimmes Szenario. Ja, und wenn man zwar theoretisch denkt, okay, kann das dann verwertet werden, beweistechnisch, weil das hätte ja verändert sein können. Das ist ja der theoretische Gedanke. Ja, das heißt ja nicht, dass sie so verfahren müssen. Naja. Und mit dem Entwurf sollen auch neue Maßnahmen eingeführt werden. Aufenthaltsgebote etwa. Die Polizei dürfte dann anordnen, dass sich Menschen, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, an einem bestimmten Ort aufhalten müssen. Ohne Prozess, ohne Verteidiger. Das finde ich einen unglaublichen Einschnitt. Die Italiener haben das unter dem Faschismus gehabt, das hieß Verbannung. Dass das in einem demokratischen Staat möglich ist, hätte ich nie geglaubt. Bei einem konkreten Verdacht können... Das ist halt auch die Frage, was das jetzt bedeutet. Also ich meine, sowas wie Platzverweise gibt es ja auch ohne richterliche Anordnung bis zu 24 Stunden. Also zumindest das letzte Mal, als ich einen bekommen hatte, war das noch so. Und die bekommt man schnell. Ja, ne? Also. Das ist ja was anderes. Aber wenn du sagst, Napoleon darf sich ab jetzt nur noch auf Elba aufhalten, ist es was anderes als Napoleon darf sich nicht in Paris aufhalten. Das ist natürlich richtig. Aber ich sag mal so, aus diesem ganzen Aufenthaltsrecht gibt es das zum Beispiel auch schon länger. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie das da geändert wurde, aber ich habe eine ganze Zeit lang mal am Stadtrand gewohnt und da ist es häufiger mal passiert, dass irgendwelche Leute dann so an der letzten Bushaltestelle, die ihre Karte da irgendwie gezeigt haben und dann im gebrochenen Englisch gefragt haben, wie weit sie denn jetzt fahren dürfen. Also halt eben so von der Meldestelle, die halt eben sagt, dass sie die Stadt halt nicht verlassen dürfen damit. Aber gut, das wird wahrscheinlich mittlerweile alles oder es setzt sich jeder darüber hinweg oder es ist nicht mehr zu enforcen oder so, aber eigentlich war es mal so, ne? Also jetzt für Ausländersachen und so. Ja, aber das war gab ja auch, habe ich gerade einen Artikel gelesen über jemanden, der irgendwie in Berlin rumhängt und einmal im Monat fährt er halt in das Kaff, wo er eigentlich halt seinen Aufenthalt als Asylbewerber hat. Und holt da sein Geld ab und dann fährt er wieder nach Berlin. Also. Können sogenannte Gefährder in Bayern schon heute auch in Vorbeugehaft genommen werden. Früher für maximal 2 Wochen, jetzt sind es 3 Monate. Und es darf immer wieder verlängert werden, unbegrenzt, ohne dass es je eine Straftat gab. Das bayerische Innenministerium hält Kritik an der Polizeigesetzgebung für völlig unbegründet. Das Gesetz gebe der Polizei lediglich bessere und modernere Eingriffsbefugnisse im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität. Aber zu welchem Preis? Wie weit sind wir dann noch weg von einem Überwachungsstaat? Und was macht das mit einer Gesellschaft, wenn es keine geschützte Privatsphäre mehr gibt? Wenn praktisch jeder ausgeforscht werden kann. man wird natürlich vorsichtiger und man wird halt auch so ein bisschen höriger noch. Also man will ja bloß nichts falsch machen, weil man will ja auch nicht irgendwie abgestempelt sein, eben als Gefährder, nur weil man halt sagt, oh, das passt mir jetzt aber nicht. Dann hat man ja irgendwie gleich die Gefahr, dass man in irgendwelchen Akten vermerkt wird. Und ich denke, dass wir dadurch natürlich noch angepasster werden und zu Hause schimpfen können, aber bloß nicht laut. Vielleicht gibt es ja einige von Ihnen, die sagen, was soll's, mir kann ja nichts passieren. Ich habe mir schließlich nichts vorzuwerfen. Ja. Tja, also einmal, was die Dame gerade gesagt hat, das stimmt schon. Es beeindruckt einen und es macht einen vorsichtiger. Dazu seien nochmal zwei Sachen gesagt. Nummer eins, alles, was der Dame passiert ist, ist ja vor diesem Polizeigesetz passiert. Ja, darüber wird ja am 26. April abgestimmt. Also das gibt's noch gar nicht. Alles, was der Dame passiert ist, ja, ist nach voriger geltendem Recht. Ja. Und dann noch, die hat ja gesagt, es ist halt schade, wenn Leute ihr Verhalten anpassen. Es ist wohl so, dass sie gesagt hat, dass sie zu dem Zeitpunkt Lehramt studiert hat. Also das hat sie so gesagt. Deswegen könnte man davon ausgehen, dass sie nicht mehr Lehramt studiert. Und es wäre halt schade, wenn sie deswegen aufgehört hätte, Lehramt zu studieren. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gesagt hat, ich studiere Lehramt. Nee, der Price hat es nochmal nachgeschaut. Okay. Ich habe Lehramt studiert zu der Zeit, ist das Zitat. Ich sehe halt eine Parallele zum NetzDG und zu dem Chilling-Effekt. Ne? Also da argumentieren ja auch Leute, die dagegen sind, wie wir, sagen ja auch, hier wird praktisch wird die Meinungsäußerung unterdrückt, weil gewisse Meinungsäußerungen unter Strafe stehen. Und man dann sagt, okay, vielleicht schicke ich den Tweet lieber nicht ab, könnte ja sein, dass der jemandem nicht gefällt. Oder Ja. Also nicht, dass man das falsch versteht. Also es geht mir wirklich darum, dass ich es schade fände, wenn die ihr Lehramtsstudium beispielsweise abgebrochen hätte, weil sie jetzt Angst hat wegen dieser Gefährdersache. Darum geht es mir. Ja, weil das wäre halt nämlich genau das, was er meinte, ja. So. Chris, lass uns doch erstmal kurz in den letzten Tab gucken, zu dieser Geschichte mit der drohenden Gefahr, damit das mal ein bisschen klarer ist, weil die Gesetzentwürfe, die beziehen sich alle da drauf. Ja. Das Bundesverfassungsgericht verwendet ausdrücklich den Begriff drohende Gefahr und erachtet diese als zulässige Eingriffsschwelle, also soweit ist das sogar schon legalisiert durch die Norm des Bundesverfassungsgerichts. Wenn im Einzelfall bereits eine hinreichende Tatsachendichte gegeben ist, die Tatsachen müssen dafür zum einen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen zu lassen. Klingt gut. Klingt total einleuchtend und nachvollziehbar und eindeutig. Zum anderen darauf, dass bestimmte Personen beteiligt sein werden, über deren Identität zumindest so viel bekannt ist, dass die Überwachungsmaßnahme gezielt gegen sie eingesetzt und weitgehend auf sie beschränkt werden kann. Weitgehend, ja. Ja, obwohl in den Gesetzentwürfen werden wir gleich sehen, da steht immer dabei, man muss in Kauf nehmen, dass Dritte geschädigt werden. Oh, schön. In Bezug auf terroristische Straftaten, die oft durch lang geplante Taten von bisher nicht straffällig gewordenen Einzelnen an nicht vorhersehbaren Orten und in ganz verschiedener Weise verübt werden, können Überwachungsmaßnahmen auch dann erlaubt werden, wenn zwar noch nicht ein seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen erkennbar ist, jedoch das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie solche Straftaten in überschaubarer Zukunft begehen wird. Also das klingt schon extrem 1984 für mich. Und das hätte ich vom Bundesverfassungsgericht so auch nicht erwartet. Also eine konkrete Wahrscheinlichkeit. Was ist denn eine konkrete Wahrscheinlichkeit? Das ist so wie war das? Gefühlte Empirie. Ach ja, das individuelle Verhalten, das ist sowieso total zwielichtig. Ich bin dafür, dass wir uns alle nicht mehr individuell verhalten. Also ich habe das auch mal jetzt, um mal eine andere Sicht der Dinge einzuwerfen, ich habe das heute Morgen beim Frühstück mit meinem Vater besprochen, dass wir uns heute damit beschäftigen. Und er hat ganz klar gesagt, so wie das heute hier ist, brauchen wir solche Sachen. Ne? Wir müssen dann da das bisschen einschränken und die Freiheit, und weil heute ist die Bedrohungslage so groß, da brauchen wir sowas. Und ich denke, das wird eine Sichtweise sein, der viele Menschen in Deutschland folgen. Auch gerade, weil jetzt halt diese Unsicherheit so groß ist, ja, mit Messerangriffen, mit Terrorismus, mit dem ganzen Kram. Und der Sebwan hat eben im Chat dazu, ja noch hier, wer war es? Wer hat es gesagt? Benjamin Franklin? Jetzt finde ich es gerade nicht. Wer die Freiheit auf Kosten der Sicherheit opfert, der hat da gar nichts von. Ah, verdammt, jetzt finde ich es nicht im Chat. Ja, also ich habe da auch ein paar Gespräche gehabt und auch die Resonanz ist halt generell so nach dem Motto so, ja, entweder bis zu, ja, ist doch so wie immer, bis zu, ja, ist doch gut, dass was passiert. Wobei halt alle auch sagen, ja, es müssten mehr Polizisten sein und müssen mehr Personal. Und hier geht es ja, mehr Personal wird ja auch an anderer Stelle dann verfügt, aber um mehr Personal einzustellen, muss man ja diese Gesetze hier so nicht verändern, wie sie verändert wurden. Da geht es ja eher um die Befugnisse. Ja, und es wird ja auch oftmals lamentiert, dass die Polizei halt sehr viele administrative Hürden hat, die sie überspringen muss, um halt gewisse Täter dann zu verurteilen zu können im Nachhinein, nachdem die Polizeimaßnahmen schon gelaufen sind. Und hier geht es ja eher um die Ermittlungstechnik als um die Verfahren, die später hinterherlaufen. Deswegen wird das, glaube ich, auch nicht so wahrgenommen, worum es hier eigentlich geht. Und dann kommt natürlich noch der ganze technische Aspekt dazu. Ich habe es gefunden. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren, von Benjamin Franklin. Ja. Das ist halt auch eher meine Richtung. Auf der anderen Seite sind wir ja auch Leute, die immer sagen, man muss halt gegen die Kriminalität, die von Islamismus, Salafismus und dem ganzen Kram ausgeht, vorgehen. Und klar, wenn die sind ja nicht blöd, die Leute, die jetzt, sagen wir mal, terroristische Anschläge, also sie sind schon blöd, aber sie sind halt nicht dumm. Die können ja auch halt alle möglichen Mittel nutzen, um ihren Kram von echter Verschlüsselung über das Arbeiten mit Codewörtern etc. pp. Ob die jetzt, man müsste ja praktisch alle Kommunikation überwachen, weil ja. Wer sagt mir denn, dass sich Salafisten nicht in World of Warcraft irgendwo treffen und während einem Raid mit kodierter Sprache ihre Absprachen treffen? Ja, und vor allen Dingen sowas, ich meine, wir sind ja jetzt mittlerweile schon auf dem Level, dass man, also um irgendwelche Flugzeuge irgendwo reinfliegen zu können, muss man eine jahrelange Ausbildung machen. Aber wir haben ja mittlerweile irgendwelche Lone Wolves, die setzen sich mal eben in den nächsten LKW, den sie irgendwie unter ihre Fittiche kriegen, und fahren einfach irgendwo in eine Menschenmenge rein. Und da Grüß an Mundafa an der Stelle. Und da brauchst du halt dann auch keine große Koordinierung dafür, ne, wenn die sich dann ihre Ziele da einfach irgendwie suchen oder so. Und tatsächlich ist es ja auch sogar so, dass die Daten über solche potenziellen Gefährder ja teilweise haben, aber nicht ordentlich verarbeitet werden, nicht ordentlich weitergegeben werden, oder ja, ich meine, es gibt ja halt auch andere, wenn man die Arbeit an der Schnittstelle zwischen geheimdienstlichen Tätigkeiten und polizeilicher Tätigkeiten ist halt sehr, sehr schwierig. Und deswegen sagen ja viele Leute auch, die Polizei muss mit mehr geheimdienstlichen Mitteln ausgestattet werden. Und darum geht es ja auch hier in dem Gesetz. Es geht ja hier um die Polizei. Es geht ja nicht, was dürfen Geheimdienste machen. Also du meinst, man sollte eine Staatspolizei haben, die geheimdienstliche Rechte hat. Also sozusagen so eine geheime Staatspolizei. Ja, das ist die normale Polizei. Ja, also das ist jetzt, das so darzustellen, finde ich auch, nicht angebracht. Und bei aller Kritik ist es ja auch so, dass auch bei aller Kritik, wie dieses Bundesverfassungsgericht diese Dinge teilweise interpretiert, was halt ja dem allgemeinen Rechtsempfinden der Bürger, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt immer entsprechen würde. Aber auch wenn ich jetzt mal auf das BKA-Gesetz zurückgehe, was halt vergleichbar ist, und teilweise ist das BKA-Gesetz ja auch Grundlage des Gesetzes hier, es gibt zum Beispiel einen Richtervorbehalt für bestimmte Sachen, die hinterher eingefügt wurden, nachdem das Verfassungsgericht das geprüft hatte. Ja, das sieht beispielsweise vor, das Bundeskriminalamt kann zur Abwehr einer Gefahr für die Sicherheit des Bundes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel Personen abhören. Erkenntnisse sind dem Gericht unverzüglich vorzulegen. Das Gericht entscheidet unverzüglich über die Verwertbarkeit oder Löschung. Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung dürfen nicht verwertet werden. Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. So, das sind, und solche Sachen werden, denke ich mal, auch in so einer Gesetzesfassung dann später irgendwann berücksichtigt werden müssen in der Umsetzung. Ja, aber da sind wir halt noch nicht im Prozess. Ja, und denn, ob das dann halt auch wirklich so stattfindet, wird sich zeigen. Aber und was unverzüglich einem Richter vorzulegen, nachdem es eingeholt wurde, was das heißt, ja, ne, Administration kann auch mal, kann schnell gehen oder kann nicht schnell gehen. Da sind dann bestimmte Richter, die auf Abruf immer zur Verfügung sind, um solche Fälle schnell bearbeiten zu können. Aber das ist halt noch Zukunftsmusik. Da ging es jetzt um das BKA-Gesetz. Beim Landespolizeigesetz müsste das dann halt noch eingearbeitet werden, so wie ich das verstehe. Ja, also ich sehe es auf jeden Fall so, dass eben das nicht passieren wird, dass man dann da irgendwie jedem, der irgendwie keinen Alkohol trinkt und regelmäßig in die Moschee geht oder so, dann da irgendwie als Gefährder überwacht, sondern dass man halt eher die Leute als Gefährder überwacht, die irgendwie von der Gesellschaft als rechtsextrem irgendwie so eingeschätzt werden, weil sie irgendwas gegen die Leute haben, die regelmäßig in die Moschee gehen oder so, oder irgendwelche Witze machen oder sonst wie was. Ne? Also halt diese Sachen, die man politisch korrekter irgendwie verfolgen kann. Ja, also wie das interpretiert wird, und das ist da natürlich auch immer die Frage. Wir hatten ja vorhin ein Beispiel, das wird man ja eher dem linken Milieu zuordnen, dass es im rechten Milieu genauso Anwendung finden wird, da gehe ich von aus. Ja, so ist es. Ne? Aber ja. Ne? Wo die Leute halt ihre Anstrengungen hinrichten dann vor Ort. Ne? Ja, aber dann würde ich auch wieder dann von Bundesland zu Bundesland wahrscheinlich andere Schwerpunkte erwarten. Ne? In Bayern würde ich durchaus eher erwarten, dass man das vielleicht in Richtung Terrorismus oder so benutzt. In Berlin würde ich eher erwarten, dass man das auch schon gegen Leute benutzt, die halt nicht unbedingt auf einer Linie mit R2G sind. Also. Nun, in der Begründung für die ganzen Sachen wurde halt auch immer, gerade in Bayern, im Bayerischen Landtag natürlich, wurden halt auch auf so Sachen wie G20 beispielsweise hingewiesen und natürlich halt der islamistische Terror. Und ja, in anderen Bundesländern gibt es halt auch andere Phänomene, sage ich jetzt mal. Und ja gut, was in Berlin mit der Polizei teilweise läuft, ich meine, da hatten wir ja heute gerade wieder einen Einsatz auf der Riga, was heute, ja. Gestern. Ja, gestern sieht man ja. Ne, ist ja, und da verstehe ich, da ist mir dann auch echt, wenn ich dann die Reaktionen auf in die Media von diesen Riga-Leuten sehe, heute haben die Schweine irgendwie das und das gemacht und bla bla bla. So, und da wird dann halt wieder nicht so reingehauen, wie das eigentlich sein müsste. Also eigentlich müsste man nach solchen Aussagen den ganzen Laden da endlich zumachen, meiner Meinung nach. Das ist ja eine Never-Ending-Story, was da läuft. Und ich denke mal, auch viele, die gerade da sind, werden dann halt in Berlin in der Gefährderdatenbank irgendwo geführt werden. Also ich meine nur, es ist halt, ja, also es kann auf alle Anwendungen finden. Es ist nicht explizit auf eine Ideologie beschränkt, jetzt vom Gesetzestext her. Aber und das ist natürlich Auslegungssache, und Auslegungssache ist halt die Höhe und wie bestimmte Sachen gewichtet werden. Dass halt bestimmt, dass zum Beispiel ein bestimmter Ort Relevanz hat, dass das als Selektorkriterium überhaupt gewertet wird. Ja, das ist ja alles, das sind ja alles Entscheidungen, die getroffen werden, und da kann immer Einfluss genommen werden, je nachdem, was man halt gerade mehr verfolgen will auch. Ja. Es ist ja im Moment eher so, dass Sie haben sehr viele Daten, die sie auswerten können, aber wissen halt nicht genau, worauf sie sich konzentrieren sollen, weil sie da einen Personalmangel haben. Also qualifiziertes Personal, was damit auch was anfangen kann. Das ist jetzt die Situation. Aber jetzt machen sie ein Gesetz und holen sich noch mehr Daten. die dann natürlich auch verarbeitet werden müssen. Das ist halt auch noch eine Sache an der ganzen Sache. Das ist halt zu wenig Personal da, um diesen ganzen Apparat überhaupt auch effizient, sicher und korrekt und ohne Fehler am Laufen zu halten. Ja, weil wenn in solchen Datenbanken zu stehen Konsequenzen hat, dann soll das bitte auch fehlerfrei laufen. Ja, selbst wenn die Kriterien sehr arbiträr sind, warum man in so eine Datenbank kommt, sollte man dann nicht einfach per Zufall in so einer Datenbank landen. Weil's, also einfach nur wegen Fehler. Ja, also, naja. Ihr wisst, was ich meine. Kennt alle Datenpflege, wie Datenbanken gepflegt werden. Ja. Stehen immer irgendwelche Sachen drin, die nicht stimmen. An der Schnittstelle Internet und diese Geschichte ist halt auch... Wir haben ja jetzt gerade diesen Fall gehabt, gestern, weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, irgendwie der Betreiber von Nerdcore-Blog hat einen ziemlichen Meltdown auf Twitter und hat dann da auch gesagt, er läuft Amok auf der Republika und solche Sachen. Ist das dann jetzt Grund genug, um ihn halt zum Beispiel für bis zu 3 Monate, wenn da das Gesetz in Berlin gelten würde, mal hypothetisch, wäre das schon Grund genug, um diese Person halt für 3 Monate einzusacken? Also ich meine, ja, das kann ich dir nicht sagen. Darf ich da bitte, bevor wir uns darüber Gedanken machen, nochmal hinzufügen, dass, also weiß da jetzt irgendjemand was Genaueres drüber, ob das jetzt wirklich von ihm kam oder so, oder was da die Hintergründe sind, weil ansonsten würde ich da jetzt eigentlich lieber nicht drüber spekulieren wollen. Nee, ich möchte auch nicht, das war nur, oder nehmen wir den hypothetischen Fall, irgendwer sagt irgendwie, der eine sagt, deine Mutter zieht auf der DSF Traktoren und der andere sagt, ich komme gleich zu dir und irgendwie tritt dir den Kopf vom Hals. Ist das schon Grund genug, dann jemanden einzusacken? Weil der sagt ja, er könnte wahrscheinlich in der nächsten Zeit irgendwie eine Straftat begehen. Ja. Kann ich dir nicht sagen, ist Abwägungssache. Und nochmal, das ist ja jetzt das bayerische Gesetz. Und dann, wenn sich die Person angegriffen fühlt oder bedroht fühlt, dann könnte die ja zur Polizei gehen und dann würde die Polizei aktiv werden. Also hier geht es darum, ob die Polizei von sich das scannt und dann aktiv wird. Oder was meinst du jetzt genau? Oder ob du dann einfach in der Liste landest, weil du den Post gemacht hast und sonst passiert nichts. Im Endeffekt ist doch so ein System dafür da. Also da muss man doch eigentlich, wenn das funktionieren soll, muss man doch alle möglichen Formen der Kommunikation monitoren, oder? Also sonst ist das ja ein Papiertiger. Ja, also an sich hast du recht. Und wie zielgerichtet oder wie im Schleppnetzverfahren das gemacht wird, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber das... Ja, das ist halt der technische Aspekt, der dann auch ein bisschen über meinen Kopf hinweg geht. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel mehr möglich ist, als auch kommuniziert wird. Und nochmal, es gibt ja unterschiedliche Behörden, die unterschiedliche Infrastrukturen fahren. Ne, BKA, Landesbehörden, Geheimdienste. Ne? Ja, also um hier mal zu diesem Gesetzentwurf zu kommen, das Erste, was mir direkt natürlich ins Auge fällt, ist, man sagt Problem, Problem und es geht los mit Richtlinie von der EU. Und irgendwie von wegen, ja, das müssen wir ja jetzt umsetzen. Das ist ja eine Richtlinie von der EU. Ja, ja, interessant, dass für den Bereich der bayerischen Polizei bis Mitte 2018 in nationales Recht umzusetzen. Aber außer Bayern hat ja niemand so einen weitreichenden Entwurf vorgelegt, also... Ist das hier wirklich die Umsetzung der EU-Richtlinie oder ist Bayern im Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinie dabei, halt bürgerliche Freiheiten abzuschaffen? Ja, das ist halt auch ein Knackpunkt, den ich leider noch nicht, ich konnte mich leider nicht so tiefgehend damit beschäftigen, wie ich es wollte. Das ist nämlich ein Punkt. Es geht hier darum, es gibt eine EU-Richtlinie für Datenschutz in Behörden, Polizeibehörden. Und dann gibt es halt das BKA-Gesetz, was ich schon öfters erwähnt habe. Und das muss halt umgesetzt werden. Allerdings wurde am BKA-Gesetz ja nochmal was verändert. Deswegen mussten halt diese Veränderungen halt auch umgesetzt werden. Plus, dann sind halt noch ein paar Sachen dazugekommen, die Bayern-spezifisch sind. Und das jetzt alles auseinander zu dividieren, das kann ich leider nicht, weil ich nicht mich ausreichend vorbereitet habe dafür. Aber ja, das sind halt die Anlässe, dieses Gesetz überhaupt einzubringen. Und hier wird auch schon klar, also das ist nicht nur das Polizeigesetz, das dafür überarbeitet wird, sondern auch das Datenschutzgesetz ist klar, weil ja durch das neue Polizeiaufgabengesetz halt auch der Datenschutz klar eingeschränkt wird. Ja, und die EU-Datenschutzrichtlinie für Polizeibehörden, ja, also wie gesagt, das wird da bestimmt auch eine Rolle spielen. Und wie das jetzt da aufzuteilen ist, wie gesagt, das kann ich jetzt leider nicht aufschlüsseln. Und deswegen kann ich auch leider nicht sagen, welche Sachen explizit Bayern nur für Bayern reingetan hat, die noch über die Sachen hinausgehen. Außer das, was wir halt schon gesagt haben mit der Veränderung von den Daten beispielsweise. Ja, hier unter C ist ja sozusagen das Fleisch auf den Knochen. Ergänzung polizeilicher Befugnisse, Normen, ja. Einfügung der Gefahrenkategorie der drohenden Gefahr für alles Mögliche, ja, für bedeutende Rechtsgüter. Bedeutende Rechtsgüter, die Definition hatte ich auch, wo war die? Oh, verdammt. Ja, so bei den bedeutenden Rechtsgütern, das wird einfach nur auch aufgeweitet auf bestimmte Eigentumssachen. Vorher war es halt Leib und Leben. Und Staatsintegrität und Eigentumsbeschädigung ist jetzt auch neu zugekommen, auf jeden Fall zumindest in Bayern. Also auch wieder die Frage, ist das Eigentumsbeschädigung, ist das wirklich ein so wichtiger Punkt, dass man dafür Bürgerrechte einschränken kann? Im BKA-Gesetz ist es ja beispielsweise, das Bundeskriminalamt kann zur Abwehr einer Gefahr für die Sicherheit des Bundes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person etc. pp. Und in Bayern kommen halt der Eigentumsschutz noch dazu. Ja, ich finde halt Leib, Leben und Gefahr für den Bund oder für halt den Staat finde ich in Ordnung. Aber Eigentumsschutz finde ich ein bisschen übers Ziel hinaus eigentlich schon. Also klar. Also ich zitiere jetzt nicht dazu gesagt. Könnte sein, dass es leicht anders heißt. Paraphrasieren. Präventive DNA-Nutzung. Ja, das finde ich, da bin ich auch drüber gestolpert. Das ist ja auf jeden Fall interessant. Also präventive DNA-Nutzung, wie mag man sich das vorstellen? Also es geht darum, dass halt DNA wirklich insoweit aufgeschlüsselt werden kann, insoweit das technisch möglich ist, halt Tätermerkmale wie Alter, Haarfarbe, Augenfarbe feststellen zu können. Das wird zumindest theoretisch behauptet, dass es möglich ist. Wie weit das jetzt wirklich technisch in der Umsetzung machbar ist, ist wieder dahingestellt, ist auch sehr scharf kritisiert worden, ist wohl auch einer der Punkte, der noch angepasst wird, weil es da halt auch wieder darum geht, dass es nicht ganz klar ist, wie lange dürfen die Sachen gespeichert werden, wie sind die Löschvorschriften. Das sind noch Details, die halt geändert werden. Ferner werden die Bestimmungen für Durchsuchungen um eine rechtsklare Regelung von elektronischen Speichermedien aus abrufbaren Datenbestände, wer liest das, keiner Korrektur, entweder in einer Cloud ergänzt. Die Bestimmungen zur offenen Videografie werden um Regelungen für Aufnahmen und Übersichtsaufzeichnungen bei großen oder unübersichtlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen. Da ist schon wieder die Frage, was ist eine Ansammlung? Wie viele Leute sind eine Ansammlung? Wir haben hier bei mir in der Stadt eine Gefahrenabwehrverordnung, die sagt, wenn du mehr als 3 Leute auf einem Ort hast, darfst du da keinen Alkohol trinken, zum Beispiel. Also die Ansammlung geht da schon bei 3 los. Ja. Den Einsatz von sogenannten Bodycams, einschließlich des Einsatzes in Wohnungen, das finde ich auch sehr, sehr merkwürdig, weil ich meine, wenn du in eine Wohnung eindringst, besteht irgendein Verdacht, du hast einen Durchsuchungsbefehl oder brauchst den vielleicht auch nicht mehr nach dem neuen Gesetz, aber da ist ja noch niemand verurteilt. Darf ich dann seine Privatsphäre in der Art und Weise verletzen, dass ich davon Aufzeichnungen von der Wohnung mache? Ja, das ist ja auch wieder gesagt genau der Knackpunkt. Was kommt zuerst? Der Richter oder die Tat? Beziehungsweise der Richter oder die polizeiliche Maßnahme. Darum geht es ja hier. Und hier geht es halt darum, die polizeiliche Maßnahme kann in gewissen Fällen durchgeführt werden. Das muss dann aber perspektivisch direkt so schnell wie möglich dem Richter vorgelegt werden, der dann entscheiden muss, ja, ist das relevant oder muss es sofort wieder gelöscht werden. Weitere Änderungen betreffen etwa die Einführung der Möglichkeit einer präventiven, richterlich angeordneten und überwachten Postsicherstellung unter strengen Voraussetzungen. Wir hatten in diesem Land mal ein Postgeheimnis oder haben das jetzt noch, aber ja. Einsatz von unbemannten Luftfahrtsystemen, Drohnen, also nicht bewaffnete, aber mit der Kamera bewaffnete Drohnen. Ja. Ja. Die Ermöglichung des Einsatzes von Explosivmitteln. Ja, wenn halt Maschinen benutzt werden, wie Fahrzeuge. Das heißt, du kannst dann mit einem Raketenwerfer irgendwie den LKW aufhalten oder was? Das ist, soweit ich weiß, auch eingeschränkt bis, also im Endeffekt Handgranaten. Allerdings ist das gar nichts, was die Polizei so normalerweise in, also da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe gehört, dass das nicht etwas ist, was die Polizei normalerweise als Einsatzmittel hat. Und dass das dann halt entweder angeschafft werden muss für die oder dass sie dann so Spezialeinsatztruppen dafür nochmal brauchen. Oder ein Bekannter von mir meinte, dass da vielleicht sogar das Militär für in Spezialsachen herangezogen werden könnte. Aber das bin ich mir absolut nicht sicher. Allerdings, wenn vielleicht weiß da ja jemand aus dem Publikum was so, informiert uns, wie haben Polizisten Handgranaten? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Und auch mal, um das jetzt nochmal so, wir unterhalten uns hier auf einer absoluten Laienebene über den Kram. Ne? Also nicht, dass jetzt jemand das Gefühl hat, irgendwie hier würden Juristen sitzen oder wir würden genau wissen, wie das alles zu interpretieren ist. Wir unterhalten uns hier auf einer Laienebene über die Sachen und versuchen so gut wir können, da einen Sinn drin zu finden, aber wir stellen auf keinen Fall irgendwie einen Anspruch, dass unsere Aussagen 100% richtig sind oder halt, dass wir da unfehlbare Deutungen für dieses Juristendeutsch haben. Nur mal so zwischendurch. Genau, und ich finde, das Thema verdient eigentlich auch eine bessere Betreuung, auch durch die Medien. Ich meine, wir haben da schon einige Sachen zu gesehen, aber jetzt auch bei der Recherche für die Sendung. Die Gutachtentexte zu lesen ist eine Sache, aber wir haben einfach so die typischen Kolumnen, die halt manchmal von irgendwelchen Anwälten in Zeitungen stehen, haben mir da so ein bisschen gefehlt. Das fand ich schade, dass da so kaum einer drüber berichtet hat. Aber über die BKA-Berichterstattung, da war ja viel zu finden und die Parallelen sind ja, habe ich jetzt schon sehr oft erwähnt. Ja, mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass halt häufig dieser Begriff 1945 gefallen ist. Ja, dass der eine Herr, den wir vorhin im Monitor-Video gesehen haben, der hat das gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob der dieses Zitat geprägt hat. Aber ja, gut, ich meine, wir haben ja die Sachen hier, die Highlights schon eigentlich gesagt. Ich sage ja immer, dem Rechtsempfinden des normalen Bürgers entspricht das bestimmt nicht, irgendwelche Daten zu verändern und das dann und halt irgendwelche Sachen zu machen, bevor der Richter gefragt wird. Da muss man nicht unbedingt Jurist sein, um zu wissen, dass das sehr seltsam ist. Ja. Und nur in extremen Ausnahmefällen begründet sein kann überhaupt. Und so wie es halt hier dargestellt wird, ist es so allgemein gehalten, dass es auch ein System quasi benötigt, um überhaupt effizient funktionieren zu können, was dann immer auf Abruf bereitsteht. Und ja, das muss ich dann ja auch irgendwie selber rechtfertigen. Und wird dann auch genutzt werden, sage ich mal zynisch. Ja. Das hier mit den Kosten, also da, klar, es werden derzeit noch nicht bezifferbare Personal- und Sachkosten entstehen, ist vollkommen klar. Aber wenn du mal weiter runter scrollst, kommt irgendwann dann die Kosten nicht für öffentliche Haushalte, sondern für die Bürger. Das fand ich sehr lustig. Ja gut, hier, was kostet Bodycam, was kostet hier Kosten für Wirtschaft und Bürger? Für Bürgerinnen und Bürger entstehen durch den vorgelegenen Gesetzentwurf keine Kosten. Hä? Ja, keine direkten Kosten wahrscheinlich. Ja, keine direkten Kosten, aber also ich finde den Satz schon irgendwie, das erinnert mich an Heiko Maas und sein, es wird ja niemandem was weggenommen, weil das Geld war ja schon da. Natürlich entstehen den Bürgerinnen und Bürgern durch diesen vorliegenden Gesetzentwurf Kosten. Ist so. Ja, die meinen aber in diesem Fall wahrscheinlich direkt, weil dieser Bereich Wirtschaft, der da steht, das klingt ja auch so, als Da ging es da halt irgendwie Entschädigungsansprüche und so weiter und so fort. Also ich weiß jetzt nicht, ob es hier explizit darum geht. Ich kenne das im Zusammenhang mit, ja, beispielsweise du hast einen E-Mail-Provider bei, sagen, nehmen wir einfach mal e-mail.de. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ja, und dann geht der Staat zu e-mail.de und sagt, hier, wir brauchen die Daten. Dann hat der ja Personalaufwand und muss ja ein Mitarbeiter da aufs Knöpfchen drücken und das sind ja Kosten, die im Unternehmen entstehen. Und ich glaube, da ging es darum. Ich weiß zwar nicht, wie das jetzt hier in dem Kontext zusammenpasst, aber Paragraph 23 Justizvergütung hatte was mit Entschädigung von Unternehmen zu tun, wenn halt die der Polizei helfen. Kann ich ja gerade nachgucken. Und hier sind halt dann so, das ist hier die Zusammenfassung so der verschiedenen Änderungen an den Artikeln. Da stechen dann auch so ein paar Sachen raus, wie automatisierte Kennzeichenerkennungssysteme. Wo man uns immer gesagt hat, nee, die Mautgeschichten werden nicht für sowas benutzt und so. Und das wollten ja viele, viele konservative Politiker wollten ja von Anfang an, dass diese Mautdaten oder diese Mauteinrichtungen auch für sowas verwendet werden. Also hier scheint dann der Weg für sowas freigemacht zu werden. Die Polizei kann den Betroffenen zudem Körperzellen entnehmen und diese zur Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters molekulargenetisch untersuchen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut erforderlich ist und andere erkennungsdienstliche Maßnahmen nicht hinreichend sind. Da fällt mir dann halt gleich das mit dem Handwurzelröntgen ein. Ne? Also man darf nicht Handwurzelröntgen, aber man darf den Leuten DNA entnehmen, was ja auch auf jeden Fall ein invasiver Eingriff ist, auch wenn der, wie hier unten steht, nur von einem Arzt vorgenommen werden darf. Ja, und also hier geht es auch wieder um den Mediziner und es muss vom Richter angeordnet werden und der Richter muss das ja begründen. Und ja, bei Gefahr in Verzug geht das auch wieder beschränkt durch einen anderen Artikel, den ich jetzt nicht weiß, aber ja. Artikel 36. Ja, das Thema Programm und Brian Krebs kennen wir Neophyte im Chat, aber das machen wir heute nicht. Das machen wir bestimmt am Sonntag. Oder? Ja, mit Sicherheit. Ja, kommt am Sonntag dran. Ja, den 5.4 würde ich auf jeden Fall nochmal aufklappen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, sich das so komplett durchzulesen, weil, wie du ja vorhin schon meintest, bevor wir angefangen haben, da wird ja immer Bezug genommen auf Sachen, die schon im Gesetz drinstehen. Und das müsste man dann erstmal irgendwie zusammenwursteln, weil ich will jetzt nochmal sehen, wie sie jetzt hier diese Veränderung von Daten hier irgendwie konkret hier jetzt reingeschrieben haben. Du hast ja in dem dritten Tab hast du das aktuelle Gesetz und da kannst du dir die einzelnen Paragraphen anzeigen lassen und die dann mit den Veränderungen vergleichen. Also bei diesen Datengeschichten ist vor allem halt dass sie die Cloud dazu nehmen. Ne? Also dass es halt nicht nur um jetzt Festplatten und SD-Karten vor Ort geht, sondern dass es halt auch um solche Cloud-Lösungen geht. Aber ich meine, das war vorhin auch schon jemand im Chat, der meinte auch schon, ja, wer sowas in die Cloud hochlädt, ist aber dann auch selber schuld. Und das sehe ich auch irgendwie so, weil ich glaube halt nicht dran, dass das ja, was heißt sowas? Dass das da sicher ist. Das ist ja die Frage mit dem sowas, ne? Also Cloud ist generell so ein blöder Begriff. Muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Aber er hat sich mittlerweile so etabliert, es hat keinen Sinn mehr, dagegen zu kämpfen. Verdammte Cloud. Ist auch nur ein Computer, der irgendwo steht. In der Regel ein Linux-Server. Ja. Da war jetzt zum Beispiel, achso, jetzt hast du wieder, da war jetzt hier von wegen, dass es eingesetzt wird, dass praktisch das Überwachen durch Überwachen und Verändern. Ja, wo ist denn das jetzt? Ich suche das jetzt. Das war hier ein Stück drunter, glaube ich. No. 5.4. Hier, stopp, 38a. In Absatz 1 werden die Wörter verändern und nutzen durch die Wörter und anderweitig verarbeiten ersetzt. Also geht das Verändern schon laut dem aktuellen okay. Gesetz. Anderweitig verarbeiten ist eigentlich auch so ein schöner Euphemismus für für Verändern und Nutzen. Ne? Ist natürlich ein bisschen unklarer. Aber das in dem anderweitig Nutzen ist halt die Veränderung mit drin. Hm. Ja, und es geht hier, ja, die Daten können verändert werden. Ich meine, ein Staatstrojaner, ich meine, das funktioniert ja nicht, ohne Daten zu verändern. Da ist ja auch wieder die Frage, was heißt Daten verändern und so weiter und so fort. Aber hier geht es halt auch wieder um den Richtervorbehalt. Also, dass der Richter vorher gefragt wird, bevor die Maßnahme erfolgt. Das ist halt wirklich auch der Knackpunkt immer wieder. Ja, dass das alles technisch vorher schon möglich war und es auch Gesetze dafür gab, ja. Aber es muss halt immer erst geprüft werden. Und das hat nicht nur Zeit gedauert, sondern das hat halt auch gewisse rechtliche Hürden, die dann erstmal übersprungen werden müssen, bevor es genehmigt wird. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die Richter ihre Arbeit ordentlich tun und das ordentlich prüfen und nicht einfach nur genehmigen, wenn es nicht angebracht ist. Ja, wenn die Regeln sehr lax sind, ich weiß nicht, ob es zu den Datensachen ist, aber es wird halt hier in einem Teil, wo es um den Richtervorbehalt geht, wird halt ganz klar gesagt, wenn möglich ein Richter, und wenn das halt einfach durch den Zeitdruck nicht möglich ist, kann das auch einer von den Oberen im Landeskriminalamt machen. Und wenn das zeitlich nicht möglich ist, darf es auch der Chef von einem Präsidium anordnen. Und das halte ich halt schon für, wenn dann einfach halt jemand in der Präsidiumsleitung sowas anordnen kann. Es wird dann hinterher wiederum durch einen Richter geprüft und kann auch von einem Richter aufgehoben werden, aber es ist halt erst mal passiert, ne? Ja, es ist einfach mit bestimmten Sachen sehr schwierig zu vereinbaren, weil es einfach schwammig ist, sehr, sehr starke Interpretationssache und einfach ganz neue rechtliche Fragen aufwirft. Wie vorhin schon erwähnt, inwieweit sind diese Daten überhaupt beweismittelfähig, also als Beweismittel vor Gericht verwendbar überhaupt? Wenn sie verändert werden können, was kann ist, weil in der Regel es dann halt nicht technisch nachvollzogen werden kann, ob Daten verändert werden. Also es kann nachvollzogen werden, aber es gibt auch Sachen, die kann man nicht nachvollziehen. Ja, und naja. Welchen Artikel suchst du jetzt, Chris? Ja, eigentlich diesen 5.4, aber das kann ja irgendwie nicht ganz stimmen. 5.4, gehst du nochmal auf die Drucksache kurz? Nee, die andere. Die andere? Nee, das ist der Absatz. Warte mal. Nee, das war schon richtig eben. Die Drucksache aus Bayern. Aber das war ein anderer. Was war das Artikel? Hier ist der nächste, ist Artikel 56. Dann ist das wahrscheinlich. Obwohl, das sind nicht alle drin. Ich scroll nochmal hoch bis zur nächsten Artikel. Paragraphenangabe. Oder Artikelangabe. Hier ist 53. Da, der bisherige 38 wird 54. Also musste in den 38er rein. Ach so, okay. Ja, da wird einiges durcheinander geworfen. Ah ja. Hier steht halt drin, Personen, die verdächtig sind, eine Straftat begangen zu haben. Ja, das ist noch die alte Fassung. Und jetzt kommt halt diese drohende Gefahr dazu. Das heißt, Personen, die irgendwie verdächtig sind, eine Straftat eventuell demnächst begehen zu wollen. Wie gesagt, ich wünsche mir auch besseren Schutz vor Terror etc. pp. Aber ich sehe halt auch mal die Gefahr, die hinter solchen Gummiregelungen lauert. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es, also wenn man sich da Amerika anguckt mit diesem Patriot Act, haben sie ja größtenteils auch irgendwelche Drogenleute und sowas dran gekriegt. Und nicht Terroristen. Ja gut, der Vergleich hinkt nicht unbedingt, weil es halt auch eine extreme Ausweitung der Befugnisse ist. Ja. Und Ja, man kann nur hoffen, dass es noch ein bisschen zurechtgestutzt wird vor den Gerichten. Ja, und dass zum es Beispiel, nicht missbraucht wird, ne? Also hier war irgendwo die Rede von, dass man andere Behörden irgendwie durch sonstige ersetzt. Und das klingt halt auch so ein bisschen nach, ja, eventuell holen wir uns irgendwelche Dienstleister ran, die das dann für uns machen, irgendwie Booz Allen Hamilton oder so. Wer war das jetzt nochmal? Ja, diese Firma, wo der Snowden gearbeitet hat. Ah, okay. Und die, wer war es? Die Giffey? Nee. Irgendeine von Eine den. Von nee, denen, die, ja. Die neue Bildungsministerin war es, glaube ich, ne? Weiß ich nicht mehr. Ja, wollen wir nochmal den Anfang von Nordrhein-Westfalen reingucken? Weil die haben sich das jetzt wohl irgendwie so als Inspiration hier genommen. Also ich habe in beides reingeschaut. Natürlich habe ich nicht 100%, ich bin ja, wie gesagt, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, wir sind Laien. Ja, es ist. Ich habe das Gefühl, dass Nordrhein-Westfalen ein wenig zahmer ist als Bayern. Aber, also hier aber das ist auch wieder schön hier, ne? Die Entwicklung der internationalen terroristischen Bedrohungen hat zu einer hohen abstrakten Gefährdungslage für Europa und die Bundesrepublik Deutschland geführt. Das haben unter anderem die Anschläge in Würzburg, Ansbach, Hannover, Essen und Berlin leidvoll gezeigt. Also wenn es darum geht, die Möglichkeiten der Polizei zu erweitern, ist das alles super als Argument? Wenn es darum geht, die ungeregelte Einwanderungspolitik zu kritisieren, ist es rechts. Ja, also möchte ich nochmal auf die konkreten Fälle eingehen. Also Ansbach, das war ja dieser Typ, der irgendwie auf ein Konzert gehen wollte, nicht durfte und sich dann woanders in die Luft gesprengt hat. In diesem Weinladen oder so. Ja, kurz vor dem Konzert halt, weil sie ihn nicht reingelassen haben. Genau, Hannover, das war die Dame, die im Hauptbahnhof von Hannover einen Bundesgrenzschutzbeamten in den Hals gestochen hat mit einem Messer. Und Würzburg war das mit dem Typ im Zug, glaube ich, oder? Ja, genau, das wird das mit dem Zug gewesen sein. Auf jeden Fall, also bei Ansbach, denke ich mal, ja, also ich glaube nicht, dass dafür groß Absprache irgendwie notwendig wäre oder dass man den irgendwo hätte da irgendwie kriegen können. Hannover ist, soweit ich weiß, hat die Dame schon versucht gehabt, nach Syrien auszureisen. Ist dann aber in der Türkei wieder umgekehrt aus irgendwelchen Gründen. Also die Gründe hatten sie genannt, glaube ich auch, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Also insofern wäre das vielleicht schon irgendwie möglich gewesen, da irgendwie drauf zu schließen, dass die eventuell, ja, obwohl ich meine, wer reist schon in die Türkei, alle möglichen Leute, ne? Ja, die Buchungszahlen gehen ja wieder hoch, dummerweise aus Deutschland in der Türkei, weil die Leute irgendwie nicht in der Lage sind mit ihrem Portemonnaie. Ja. Zu stimmen gegen so Leute wie Erdogan. Und die türkische Regierung fördert ja sogar die Tourismusgebiete, indem sie praktisch die niedrigen Preise bezuschusst, mit denen die Leute ins Land gelockt werden. Okay. Ja gut, ich meine, das macht jede, also genug Kritik an der Türkei, ich will die Türkei überhaupt nicht verteidigen, aber das macht ja wirklich jedes Land mit Tourismus. Ja, aber das ist ja, also es ist ja auch in Ordnung in jedem Land, in dem die Demokratie halbwegs funktioniert. Aber in der Türkei unterstützt halt ein totalitäres System, das Leute ohne Beweise einknastet und bestimmte Bevölkerungsgruppen brutal unterdrückt. Und da sollte man vielleicht doch als Tourist einen Unterschied machen, wo man hinfährt. Griechenland ist auch schon. Ja, genau, sehe ich auch so. Aber die Leute vor Ort, die im Tourismus arbeiten, die sollen auch nicht unbedingt verhungern, auch wenn das Regime nicht so toll ist. Und verhungern tun die auch gar nicht. Ja, aber anders als mit wirtschaftlichem Druck. Die schweifen ab. Ja. Aber dann hier auch der Nachsatz gleich. Ne? Aber auch die Alltagskriminalität betrifft eine Vielzahl von Menschen, muss daher stärker in den Blick genommen werden. Sie erfolgt zunehmend organisiert und macht vor nationalen Grenzen keinen Halt. Ich denke, das ist halt in Nordrhein-Westfalen auch so eine Sache, weil die haben ja viel mit Banden, die über die holländische Grenze kommen, zu tun und sich diese, ja, die Grenze einfach zunutze machen, dass da natürlich die Zusammenarbeit langsamer ist. Ne? Als wenn du jetzt aus Rheinland-Pfalz nach Nordrhein-Westfalen geht und Straftaten verübst, bist du halt schneller dran, weil da einfach die Kanäle direkter sind. Aber bei Holland ist halt immer noch mal nationale Behörden, müssen da miteinander zusammenarbeiten und wie toll das funktioniert, sehen wir ja immer wieder. Die Landesregierung fühlt sich den Bürgerinnen und Bürgern Nordrhein-Westfalens gegenüber verpflichtet, alle geeigneten und angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um ein sicheres Leben führen zu können. Da kann ich aber auch nur dreckig lachen drüber. Weil das sind ja auch die gleichen Leute, die dem Seehofer dann vorwerfen, seine Grenzkontrollpläne wären Blödsinn. Bislang fehlen der Polizei die insbesondere bei der Bekämpfung des Terrorismus wichtigen Instrumente der präventiv polizeilichen Telekommunikationsüberwachung. Präventiv. Es geht um die Schaffung dieses neuen Begriffes, das wird ja auch explizit gesagt, weil das die Befugnisse einfach ausweitet, ne? Die drohende Gefahr, die drohende terroristische Gefahr und die präventiv-polizeiliche Rechtsgrundlage zur Anordnung von bestimmten Sachen halt. Beispielsweise einer elektronischen Fußfessel. Ja, dann präventiv musst du mal eine Fußfessel tragen, damit festgestellt werden kann, wo du dich aufhältst. Ja. Weil irgendwer die Idee hatte, dass du eventuell in der nächsten Zeit eine nicht näher benennbare kriminelle Tat begehen könntest. Aber auf absehbare Zeit. Oh ja, Entschuldigung. Oh Mann. Was würde ja, Guy Fawkes dazu sagen? Die schöne Quellen-TKÜ, was ja ein absolutes, eines meiner Lieblingswortkonstrukte, die Quellen-TKÜ, die Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Ja, auch präventiv natürlich. Auch mit neu. Der auch auf verschlüsselte Telekommunikationsinhalte zugegriffen werden kann. Tja, und wenn nicht, dann halt mittels Eingriff in informationstechnische Systeme. Ja. Hier, es fehlt der Polizei das Instrument der sogenannten strategischen Fahndung. Dabei handelt es sich um eine anlassbezogene, verdachtsunabhängige Anhalte- und Sichtkontrolle unter Beobachtung der aktuellen Europa- und verfassungsrechtlichen Vorgaben. Haben wir doch, heißt Schleierfahndung, wenn ich mich nicht irre, oder? Wurde damals eingeführt für die Leute, die ein bisschen jünger sind, nach der Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleyer, dem damaligen Arbeitgeberpräsidenten durch die RAF. Und das waren halt so Sachen, wie dass man halt praktisch, wenn irgendwo vermutet wird, dass die RAF sich gerade bewegt da, dass man praktisch die Autos anhalten kann, die Leute kontrollieren kann, Leute auf der Straße kontrollieren kann, etc. pp. Also, ja. Oh, hier ist auch noch was Schönes. Schließlich sind bislang Distanz-Elektro-Impulsgeräte im Waffenkatalog der Polizei nicht aufgeführt. Das heißt, die möchten halt auch die Taser, wie sie in Amerika schon gang und gäbe sind, möchte man auch in Deutschland jetzt für die Polizei legalisieren. Wobei ich die Geräte halt auch für saugefährlich halte. Ja. Ja, und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch so ein bisschen trügerisch zu sagen, dass diese Dinger halt eben so zu sagen kein Problem darstellen, weil ich meine, du hast, also ich habe letztens erst irgendwie was in der Hand gehabt, irgendeinen Magneten mit einem Beipackzettel direkt dabei, dass das ein starker Magnet ist und dass man den nicht irgendwo einem, der einen Herzschrittmacher hat oder was der Teufel nicht wie was. Und wenn du so ein Ding hast, was halt prinzipiell keine tödliche Waffe ist und du dann irgendwie dir denkst so, naja, das kann ich ja dann jedem irgendwie, kann ich das ja dann antun. Du siehst den Leuten das ja nicht an, ob die irgendwelche Sachen irgendwie haben, wodurch das dann irgendwie dann doch bleibenden Schaden irgendwie hinterlässt. Also. Ja, und hier haben wir auch, der Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen folgende Regelung vor: die Einführung des Begriffs der sogenannten drohenden Gefahr, die wir am Anfang schon besprochen haben, und der drohenden terroristischen Gefahr. Ich fände es vielleicht besser, wenn man nur die drohende terroristische Gefahr da erstmal einführen würde, als die drohende Gefahr. Wäre vielleicht doch sinnvoller. Ja, Einführung einer Rechtsgrundlage zur Durchführung von sogenannten strategischen Fahndungen. Hier sagt auch jemand eben, hier der Neophyt sagt im Chat, dass die Schleierfahndung nur in bestimmten Bundesländern zulässig ist. Das, wie gesagt, Laie. Ja. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Ausweitung der Möglichkeiten, Videobeobachtungen an einzelnen öffentlichen Plätzen durchzuführen. An einzelnen. Wie an einzelnen Plätzen. Merkwürdige Formulierung. Zukünftig wird die Videobeobachtung auch an Orten zulässig sein, an denen tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dort Straftaten von erheblicher Bedeutung, das ist auch wieder so, Ich meine, gut, Juristen können mir das wahrscheinlich genau erklären, was erhebliche Bedeutung ist, aber für mich klingt das halt auch wieder nach so einer Gummivorschrift. Präventiv-polizeiliche Telekommunikationsüberwachung, das hatten wir eben, die Quellen TKÜ. Aufenthaltsordnungen oder Kontaktverbote, ist auch interessant, ne? Das, die können dir dann sagen, du darfst halt nicht mehr mit deinen Kumpels kommunizieren und wenn du dazu wieder handelst, ist strafbewehrt, das heißt, du kannst in den Knast kommen. Dann jetzt, wieder die Moschee zu nehmen, sagen wir mal, wenn du halt da in deinen linken Treff gehst regelmäßig und machst da deine Theatergeschichte, wie das Mädel eben, in dem Beitrag und die Polizei sagt so, da gehst du jetzt nicht mehr hin, dann kannst du halt deine Theatergruppe nicht mehr machen, wenn du mit Strafe rechnen willst. Dazu fallen mir direkt ganz andere Sachen ein. Dazu fallen mir direkt so Sachen ein, wie das, was sie mit Gregory Allen Elliott gemacht haben, dass er da quasi keinen Computer mehr benutzen durfte. Oder hier mit dem Aaron Gioni, bei dem seine Gag-Order, dass er da nicht drüber reden durfte, haben sie ja auch so ausgelegt, dass er quasi überhaupt nicht über sie sprechen durfte. Aber auf der anderen Seite konnte halt irgendwie sie machen, was sie will. Vielleicht da noch ein bisschen Kontext zu. Es geht hier dann wieder um die Gamergate-Geschichte. Und Aaron Gioni war halt der Typ, der diesen Post über Zoe Quinn, seine Ex-Freundin, geschrieben hat, wo er sie des psychischen Missbrauchs praktisch bezichtigt hat. Und sie hat dann eine Schweigeverpflichtung für ihn erwirkt, die aber hinterher aufgenommen worden ist. Aber solange die gegolten hat, hat sie das halt in vollen Zügen ausgekostet, dass er sich nicht gegen ihre Vorwürfe wehren durfte. Price, du wolltest noch was zu Punkt 2 sagen. Wir können an sich, also das ist jetzt auch mal eine Zusammenfassung der Liste. Also du hattest ja nur gesagt, du weißt beispielsweise nicht, was bei der Videoüberwachung was für erhebliche Orte sich da vorgestellt werden, weil das eine schwammige Beurteilung ist. Es gibt da eine interessante Einschätzung, eine Stellungnahme von der Gewerkschaft der Polizei, genau zu diesem NRW-Gesetz auch. Das ist das einzige wirklich Interessante, was ich dazu gefunden habe, wo die halt auf die einzelnen Punkte eingehen und mal so ein bisschen sagen, was die sich darunter vorstellen aus Polizeisicht. Und hier beispielsweise die Videoüberwachung ist an Kriminalitätsbrennpunkten im Sinne des § 15 zulässig. Das heißt, an einzelnen öffentlich zugänglichen Orten, an denen wiederholt Straftaten begangen wurden und deren Beschaffenheit die Begehung von Straftaten begünstigt und so weiter. Und also das ist ganz interessant. Das verlinken wir später mit allen anderen Sachen auch, denke ich, noch. Da kann man sich mal zu den einzelnen Punkten, die hier aufgeführt sind, mal gucken, was sich die Polizei ganz konkret darunter vorstellt, wie das ablaufen könnte, nach deren Maßgaben. Deswegen, ja, wobei man sagen muss, dass die Polizeigewerkschaft ja oft auch mit der Polizei über Kreuz liegt. Also es sind ja auch nicht alle da organisiert und da gibt es ja schon immer wieder Konflikte auch. Ne? Es gibt ja auch unterschiedliche Gewerkschaften für unterschiedliche Teile. Die Polizeibeamten, die Gewerkschaft der Polizei, dann die Unterkriminalbeamten. Also da gibt es ja verschiedene. Und obwohl, das ist ja gar keine Gewerkschaft, glaube ich. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nur darum, was die sich darunter vorstellen. Und also generell überrascht es nicht. Ne? Die sagen im Endeffekt immer, grundsätzlich begrüßen wir alles. Alles, was wir mehr an Befugnissen bekommen, ist super. Und aber was die sich halt teilweise konkret darunter vorstellen unter den einzelnen Punkten, ist schon interessant. Ja. Zum Beispiel ein Punkt, der vielleicht noch nicht genannt wurde, ist ja die Verlängerung der gefahrenabwehrenden Ingewahrsamnahme. Auch ein tolles Wortungetüm. Ingewahrsamnahme. Ja. Also das ist ähnlich wie in Bayern. Es kann halt verlängert werden, wenn der Richter einen als Gefährder einstuft. Und das finden die natürlich auch toll. Beim Taser listen sie dann beispielsweise auf, ja, hier die Waffen, gegen diese Waffen können wir uns besonders schlecht wehren und deswegen brauchen wir einen Taser. Ja. Also wie gesagt, die gehen auf die Punkte dann nochmal dazu. Die Distanz-Elektroimpulsgeräte. Ja. Aber ich meine, also auf der anderen Seite, sie tragen ja schon Waffen. Ja? Also Wogegen kann man sich denn mit einem Taser besser wehren als mit einer Pistole? Ja, Punkt C ist natürlich die Merkel'sche Klausel. Die darf nirgendwo fehlen. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Also ich meine, das ist ja in jeder von diesen Drucksachen steht das ja eigentlich drin. Also Alternativen keine. Das lesen wir ja immer in jeder Drucksache. Also, das ist eine Formsache. Das ist die Merkel'sche Klausel. Also ich kenne das zum Beispiel so aus gewissen Bezirksräten in Hannover, wo dann auch noch die Gender-Aspekte in sämtlichen Drucksachen irgendwie aufgelistet werden müssen. Also wie irgendwie eine Verordnung, die man da irgendwie treffen will, irgendwie Männer und Frauen unterschiedlich betrifft. Okay. Aber das scheint sich noch nicht so durchgesetzt zu haben. Das ist wohl hier nur mein Bezirksrat irgendwie, der das mag. Keine Ahnung. Tja. Nun, Geld kostet das natürlich auch alles. Und das NRW-Gesetz bezieht sich halt auch wieder auf die EU-Vorschrift, die wir vorhin genannt hatten, und auch wieder auf das BKA-Gesetz. Ach, weil guck. Das BKA-Gesetz unter anderem halt auch eine Vereinheitlichung der... Hier sind auch Gender-Aspekte. Ja. Da haben wir es, ja. Ja, aber das ist doch, Abschnitt H ist doch H wie Hasskriminalität, weil... Ja, ich glaube auch. Gleichstellung von Männern und Frauen und Männern. Ich meine, das impliziert ja, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Ja, die Sprachregelung ist interessant, immer mit der Gleichstellung. Geschlechterdifferenzierte. Außerdem glaube ich das noch nicht mal, dass es unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen sein wird. Also ich meine, wir haben ja schließlich ein Gender-Sentencing-Gap, dass Frauen für die gleichen Verbrechen weniger Strafe aufgebrummt bekommen. Und ich glaube auch, dass das so der durchschnittliche Polizist von einer Frau weniger Gefahr ausgehen sieht als von einem Mann. Würde ich schon so sehen. Vielleicht auch zu Recht, aber also, ja, ist aber halt wie die Merkel'sche Klausel halt auch nur so ein Feigenblatt, denke ich. Ne? Tja. Aber ich kann alle beruhigen, selbst die Gewerkschaft der Polizei sagt, dass sie keine Taser gegen Schwangere einsetzen will. Way. Unabhängig von ihrem Geschlecht. Unabhängig das, von ihrem Geschlecht. Wenn man einen Gürtel um hat, was dann? Dann wird sie gleich erschossen. Ja, stimmt, das ist humaner als Tasern, stimmt. Ich hatte nicht dran gedacht, stimmt. Ach ja. Die schöne neue Begriffsbildung, dass halt ganz viele neue Begriffe geschaffen werden, die neue Freiräume für die ermittlungstechnischen Möglichkeiten eröffnen. Das ist quasi so das Fazit von allem. Es wird immer mehr Interpretationssache. Und ja, es bleibt das Problem, dass die bestehenden Gesetze umgesetzt werden müssen und dass die Administration nicht entlastet wird, dass die Gerichte überlastet sind, wie es so schön heißt, dass die Fälle nicht zeitig abgearbeitet werden können, dass es immer wieder Probleme gibt, dass Sachen verjähren, weil einfach die Gerichte sich nicht drum kümmern können. Aber jetzt gibt es noch mehr Sachen, um die sie sich kümmern können. Juhu. Ja, also wie gesagt, ich vermute, dass solche Gesetze auf jeden Fall zu einer Zunahme von Verurteilungen führen werden. Aber halt eben aus allen möglichen Bereichen, inklusive Meinungsäußerungen, Propaganda, Delikte, diese ganzen Dinge halt, wo man sich so drüber streiten kann, ob das überhaupt illegal sein müsste. Aber das wird auf jeden Fall auch alles schön verfolgt werden. Und alle anderen Sachen werden natürlich mit Vorsicht sein, damit man sich nicht hinterher unterstellen, das muss man, würde rassistisch irgendwie, wie heißt dieser Begriff immer, Racial Profiling betreiben oder so. Ja. Ich habe ja eben im Zusammenhang mit der Tante mit den grün-blauen Haaren aus dem Monitorbericht hatte ich das Wort Facial Profiling. Das ist auch gut, ja. Also, Gesichtserkennung ist ja explizit drin, ne? Also Gesichtserkennung wird genutzt werden und ich denke mal, am Sonntag werden wir ein paar technische Systeme kurz ansprechen, die in China jetzt umgesetzt sind. Die Gesetze, die jetzt geschaffen werden, die sind in die Zukunft gedacht, was technische Möglichkeiten angeht. Also das in China mit den roten Ampeln, weiß nicht, ob das meinst du ja wahrscheinlich auch, oder? Ich weiß gar nicht, es gibt so viel, was da gerade ist. Die haben Kameras aufgehängt an Ampeln und haben dann die Leute gefilmt, die bei Rot drüber gehen. Und die werden dann auf einem Monitor in der Nähe der Kreuzung, werden die halt als böse, böse Menschen in groß so das Gesichtsbild mit Namen, wenn man den hat, drunter praktisch an den Pranger gestellt. Dieser Mann ist bei Rot über die Straße gegangen. Das und vieles mehr erfahrt ihr am Sonntag. Das ist schon mal ein kleiner Teaser auf das Programm. Aber da, ich meine, wie früher ist es so gewesen, dass es zumindest gemutmaßt wurde. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch nachgewiesen, dass deutsche Technik in China Anwendung findet, um halt quasi die Zensurinfrastruktur mit aufzubauen. Und jetzt sind sie uns technisch voraus, was das angeht. Naja, und wie gesagt, die Gesetze, die wir jetzt haben, die sind in die Zukunft gedacht, was technische Innovationen angeht. Ich war vor knapp 10 Jahren mal auf der CeBIT und da gab es vom Fraunhofer Institut, die hatten da so eine Gesichtserkennungssoftware vorgestellt, die quasi von den Leuten, die da vorbeigegangen sind, so das Alter geschätzt hat und die Stimmung. Und das sollte halt eben benutzt werden in der Außenwerbung. Also dass du quasi, also es zeichnet halt auch, wie lange du dir irgendwie, also wo sich deine Augen hinbewegen und so. Und man sollte dann quasi damit auswerten können, so wer guckt sich die Werbung wie lange an und was hat er dabei für eine Stimmung. Da gab es doch auf Twitter auch mal so ein Screenshot von einem Pizzaladen irgendwo, wo das Ding abgestürzt war und da liefen dann die Daten durch über die Person. So Person so und so, so lange vorm Schaufenster, da und da hingeguckt etc. pp. Das war jedenfalls vor knapp 10 Jahren und ich weiß noch, als ich das damals meiner Schwester erzählt hatte, so was ich da gesehen habe, hat die so ganz trocken gesagt, stell dir mal vor, die bauen das irgendwo in so einem Staat, wo überall Bilder vom großen Führer rumhängen, so in die Bilder ein. Und jeder, der nicht fröhlich den großen Führer angestrahlt hat, darf dann irgendwie dann gleich eingeknastet oder so. Ja, nur ist diese Technologie wohl nicht akkurat genug, dass es wirklich in die Umsetzung gegangen ist. Sonst hätten wir das bestimmt schon irgendwo gesehen. Also die Altersfeststellung war auf jeden Fall nicht sehr akkurat. Also der hat zum Beispiel, ich habe eine etwas dickere Brille und deswegen hat er mich gleich auf über 60 geschätzt. Aber was so die Stimmung anging, also zumindest hat das Gerät sehr zuverlässig gemerkt, ob du es anlächelst oder so. Ja, aber gut, sagen wir mal generell bei der Technik, da hast du einfach immer einen Fehlerfaktor. Ja, du hast immer einen Ungenauigkeitsfaktor. Und wenn du sowas dann halt mit einem System kombinierst, was automatisch Sanktionen verteilt beispielsweise, ja, das ist dann beispielsweise nicht gut. Ja, weil wenn, um im Beispiel von China zu bleiben, wenn irgendein Sensor einfach sagt, du bist bei Rot über die Ampel gegangen, aber du bist gar nicht bei Rot über die Ampel gegangen, de facto, sondern der Sensor sagt das nur. Ja, was dann? Wahrscheinlich gibt es das alles schon, wir haben nur nicht die richtigen Sonnenbrillen, um das zu sehen, um hier nochmal eine Horrorfilm-Referenz zu machen. Darf man den eigentlich gucken? Ich habe den auf der Liste nicht gesehen. Ich weiß es nicht, nee. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal schauen, was ich heute Abend noch, Komödie, Horrorfilm oder irgendwas Actionmäßiges wird sich ja was finden lassen, ne? Um den... Also ich habe das Leben Teil der Bevölkerung zu ärgern. Ich habe das Leben des Brian bei mir hier liegen und ich werde mir den auch heute noch angucken. Echt? Ja, den habe ich gerade letztens erst gesehen und außerdem kann ich den eh auswendig. Das ist nicht so. Ja, ich finde das ja vor allen Dingen bemerkenswert, wie gut die eigentlich in diesem Film generell diese progressive Strömung vorhergesagt haben, auch mit diesem ich werde jetzt eine Frau und so. Und ja, das ist halt, ne? Kulturmarxismus. Kulturmarxismus ist immer das Gleiche. Das Infighting unter den Gruppen ist auch sehr gut getroffen mit dem, mit der progressiven Front und der Volksfront von Judäa und der judäischen Volksfront und so. Hm. Auf jeden Fall wünschen wir euch schöne Ostern erstmal, würde ich sagen, oder? Auch wenn das Chris vielleicht zu religiös ist. Ja, ich wünsche euch ein schönes Hasenfest. Habt gute freie Tage und lasst euch von keinen bekloppten Christen erzählen, dass ihr arbeiten gehen sollt. Ne, geht doch arbeiten. Nein, ihr könnt ja heute Abend noch in den Wald gehen und dort ein bisschen tanzen. Aber dazu rufen wir niemanden auf. Wenn du im Wald alleine tanzt und es niemand sieht, ist dann wirklich Karfreitag, ist die Frage. Ich glaube, dass ja, also da droht jetzt Gefahr in sämtlichen Wäldern. Da. Auf den Wald. Ja, wir sehen uns Sonntag, Jungs. Bis Sonntag. Tschüss. Tschüss.